Deutschlandfunk Kultur. Lange Nacht. Auf dem Weg steht der Bäum, steht er angebogen. Alle Vögel von den Bäumen sehnen sich zerfleugen. Dreken Mairef, Dreken Mitrech und der Rest kennt Doren. Und den Bäumen gelast allein, Hefke vor dem Sturm. Das war schon bedeutend vor den 70er Jahren. Im Studentenzimmer hörte ich, weil ich Französisch studierte, auf Mittelwelle einen belgischen Sender voller Störungen und Störgeräusche. Und da war eines Sonntagsmorgen eine internationale Folklore-Sendung und in der wurden mehrere jiddische Lieder gespielt. Und bisher hatte ich Jiddisch überhaupt noch nicht bewusst wahrgenommen, dass das eine Sprache war, die so von einem Deutschen ohne Probleme verstanden werden konnte. Und die Lieder lernte ich da kennen, die Lieder und die Sprache. Such ich zu der Mama her, sollst mir noch nicht sterben, weil ich Mama eins und zwei bald erfolgen wäre. Auf dem Weg steht ein Baum, steht herabgebogen. Alle Vögel von dem Baum sind davongeflogen. Drei gen Osten, drei gen Westen und der Rest nach Süden. Und der Baum allein gelassen, mit ihm spielt der Sturm. Sag ich zu der Mutter, hör, sollst mich bloß nicht stören. Mutter, ich werd eins, zwei, drei auch ein Vogel werden. Ich werd sitzen auf dem Baum und ihn wiegen, leise. Trösten in der Winterzeit, mit einer schönen Weise. Sagt die Mutter, Kindchen, nein, ihre Tränen fließen. Gott behüte, wirst mir noch auf dem Baum erfrieren. Sag ich, Mutter, es ist schad um deine schönen Augen. Bist du wenn und aber sagst, bin ich schon ein Vogel? Weint die Mutter, Itzig mein, nimm um Gottes Willen, nimm doch mit den kleinen Schal, wirst dich sonst verkühlen. Nimm auch die Galoschen mit. Es kommt ein harter Winter und die Mütze zieh dir an. Mir ist weh und bange. Zieh das Winterjäckchen an, zieh es an, mein Dummer. Willst du doch nicht sein zu Gast unten bei den Toten? Heb die Flügel, ach wie schwer. Zu viel Sachen hat die Mutter angezogen, dem Vögelchen, dem Schwachen. Traurig schaue ich meiner Mutter in die Augen rein. Ihre Liebe ließ nicht zu, dass ich ein Vogel werde. Die Galoschen tut sich an, es geht ein scharfer Winter. Und die Kutschme nehm euch mit, weis mir und wink mir. Jam, di, di, di, di, ja, di, di, di, di, di, ja, di, di, di, di, di, ja, di, di, di, dam. Jam, di, di, di. Ein jiddisches Lied und Literatur. Das Gedicht Eufenweg steht a Bäum hat der 1901 in Czernowitz geborene Dichter Itzig Manga geschrieben. Als es am 21. April 1938 in einer Warschauer Tageszeitung erscheint, trägt es den Titel Itzig Manga a Vogel. Am gleichen Tag noch besteigt Manga einen Zug nach Paris. Sein rumänischer Pass ist nur noch 10 Tage gültig. Da unter der neuen antisemitischen Regierung Rumäniens die Aberkennung seiner Staatsangehörigkeit bevorsteht, verweist ihn auch die judenfeindliche polnische Ausländerbehörde des Landes. Er muss Warschau zwangsweise verlassen. Das Gedicht wurde Mangas populärstes Lied, mit der Anfangszeile Eufenwegstädter Bäum als Titel. Die Zeile ist ein Zitat aus einem im 19. Jahrhundert entstandenen und zu einer rumänischen Melodie gesungenen jiddischen Volkslied. Auf dem Weg steht ein Baum, er steht herabgebogen. Fährt ein Jude ins Land Israel mit verweinten Augen. Manga änderte die zweite Vershälfte in Alle Vögel von dem Baum sind davon geflogen. Im Volkslied trennt sich der Jude weinend von seiner europäischen Heimat. In Mangas Abschiedslied gelingt es dem Sprecher Itzig nicht, Vogel zu werden und den alleingelassenen Baum mit seinem Lied zu trösten. Efrat Gal-Ed, Professorin für jiddische Literatur und Kultur an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Reib die Fliegel, es ist mir schwer, zu viel Sachen. Und die Mama ungetien, dem Feigele, dem Schwachen. Kick ich traurig mir heran, in der Mamis Augen, so dir Liebschaft nicht gelost, wären mir ein Feigel. Nicht einfach alles hinter sich lassen und davonfliegen zu können, sondern gebunden zu bleiben an den Baum, den Ort, das Land der Herkunft. Dazu zu gehören, für eine Weile, und doch derjenige zu sein, der gehen muss, der vertrieben wird. Mangas Gedicht bringt auf den Punkt, was jüdisches Leben und jiddische Literatur während vieler Jahrhunderte begleitet hat. Und wenn man sich mit den Liedern beschäftigt, dann lernt man natürlich sehr schnell die Lieder kennen auch, die mit der Geschichte eng verbunden sind, weil es wirklich historische Begebenheiten schildern, weil sie vor allen Dingen die Armut der Juden in früheren Zeiten besingen und dann natürlich wirklich die mit der Geschichte und auch der Vernichtung verbundenen Lieder lernt man kennen. Das ist ganz klar. Und in meinen Konzerten habe ich immer versucht, diese beiden Aspekte der Trauer und der historischen furchtbaren Verbindungen zwischen deutschem Volk und Juden, deutschen Juden und Juden in Europa herauszustellen, aber auch den Alltag und die Fröhlichkeit zu Wort kommen zu lassen. Papier ist doch weiß und Tinte ist doch schwarz. Zu dir mein sie's Leben, zieh doch mein Herz. Ich wollt ständig gesessen, drei Tage noch an Hand. Zu kuschen dein Schein von ihm und zu halten dein Hahn. Lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei, lei. Und gleichzeitig Ferne charakterisiert auch die jiddische Sprache, die dem Deutschen so nah verwandt ist und sich doch im nächsten Moment wieder entzieht. Einige Worte verstehen wir problemlos, andere bleiben unverständlich. Deutschstämmige Wörter bedeuten im Jiddischen nicht dasselbe wie im Deutschen. Zum Beispiel das Verb darfen. Ich kann mir vorstellen, dass die Zuhörer sofort verstehen, dass es sich um dürfen handelt. Aber die Bedeutung im Jiddischen ist nicht, dass man etwas darf, sondern dass man etwas muss. Das ist schon eine Differenz. Oder aber das Wort Teich, was ein Teich ist. Aber im Jiddischen ist es kein stehendes Gewässer, sondern ein Fluss, also ein fließendes Wasser. Die grammatikalischen Strukturen wurden übernommen, aber sie wurden adaptiert. Das heißt, sie wurden an irgendetwas angepasst, möglicherweise an die Art und Weise, wie Leute dachten, dass man spricht. Und vielleicht hat das auch etwas mit dem zu tun, dass es eine im Alltag gewachsene Sprache war. Das heißt, es ist nicht eine Sprache gewesen, die als Kultursprache Grammatiken kannte, in Schulen gelehrt wurde, sondern das war eine Umgangssprache. Erst im 19. und 20. Jahrhundert wird es zur Kultursprache. Und in dieser Zeit entstehen dann auch die Grammatiken. Am Anfang reden die Leute, wie sie reden. Sie schnappen Dinge auf. Sie machen etwas damit. Sie machen etwas daraus. Und das ist ein kreativer Prozess. Ganz unverständlich wird Jiddisch, wenn man es geschrieben sieht. Es wird immer und von Anbeginn in hebräischen Buchstaben notiert. Gleichzeitig hat es bis heute Spuren im Deutschen hinterlassen. Abzocke. Ganove. Großkotz. Kaff. Mauschelei. Pleite. Schmiere stehen. Schlamassel. Tinef. Zocken. Zoff. Jiddisch entstand also vor über 1000 Jahren, als Juden aus Norditalien und Frankreich in die Rhein- und Donauländer, also etwa Regensburg und Köln, und nach Lothringen einwanderten. Jetzt kann man sich die Frage stellen, wie entstehen diese jüdischen Sprachen? Vielleicht müssen wir uns das so vorstellen. Die Menschen die diese Sprachen kreieren, erschaffen, bringen etwas mit und verbinden das mitgebrachte Gut mit neuen Kulturgütern der umgebenden Gesellschaft. Also, Hebräisch und Aramäisch gehörten zum religiösen Alltag, zum Studium, zum literarischen Schaffen und zur Korrespondenz. Das war die jüdische traditionelle Lebensweise, die das vorgab. Fürs Weltliche hingegen verwendeten diese Einwanderer eine jüdisch-romanische Umgangssprache, die sie Laas nannten. Denn sie kamen aus den Ländern, die von den Römern beherrscht waren und hatten bereits eine eigene Sprache, die sie Laas nannten. Die Gebete, die jeder sprach, Shema Yisrael, ja, das wichtigste Gebet, das Vidui, das Bekenntnis, die langen Gottesdienste, Rosh Hashanah und Yom Kippur, alles in hebräischer Sprache, ja, völlig klar. Susanne Klingenstein, deutsch-amerikanische Literaturwissenschaftlerin und Übersetzerin. In den männlichen Kreisen, die mit Geschäften zu tun hatten, internationalen Geschäften zu tun hatten, die sich mit Büchern befassen, die studiert haben, war Hebräisch die Sprache des Briefverkehrs. Auch die Sprache der Verträge, die Sprache all jener Dinge, die mit Intellektuellem und Wirtschaftlichem zu tun haben. Die Sprache zu Hause war natürlich das Jiddische. Shalom Aleichem, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zum neuen Format Jiddisch für Anfänger oder von Masel bis Schlemasel. In dieser Reihe werde ich Ihnen mein Mameluschen, also meine Muttersprache Jiddisch, etwas näher bringen. Was ist der Unterschied zwischen Deutsch und Jiddisch? Also Deutsch ist dasselbe Jiddisch, nachdem man den Humor herausgenommen hat. Unser heutiges Thema: Shalom Aleichem. Shalom Aleichem, so begrüßt man einander auf Jiddisch. Übersetzt heißt es so viel wie Friede sei mit euch. Und die Antwort darauf ist Aleichem Shalom. Sprechen Sie mir bitte nach. Shalom Aleichem. Und die Antwort Aleichem Shalom. Gehen wir nun einen Schritt weiter. Nach der Begrüßung folgt üblicherweise die Frage Nu, wo seid ihr? Nu, wo seid ihr? Und die Antwort darauf, mit der Sie nie falsch liegen werden und gleichzeitig auch den Ball zurückspielen können, ist »Gur nicht, wo soll sich herren?« Achten Sie darauf, dass Sie dieses markante Schulterzucken nicht vergessen. Der Musiker und Kulturvermittler Professor Roman Greenberg, der Jiddisch am Jüdischen Institut für Erwachsenenbildung in Wien lehrt, hat mit der israelischen Kultusgemeinde Wien einen Jiddischkurs entwickelt, der Sprache und Kultur zugleich weitergeben und dabei auch den Humor wieder injizieren will. Hebräisch ist die heilige Sprache, die in der Diaspora Zusammenhalt stiftet und Kontinuität garantiert. Jiddisch ist die Alltagssprache, die Anschlussfähigkeit an die nichtjüdische Umwelt ermöglicht. Juden passen sich an, leben, lassen sich nieder, gehen zum Bäcker einkaufen, müssen verhandeln, müssen sich mit den Menschen in ihrer Umgebung auseinandersetzen, mit ihnen verständigen. Und jeder, der irgendwo lebt, auch wenn man ein syrischer Flüchtling in Deutschland wäre, der lernt die deutsche Sprache, denn das ist das Gesprochene. Und dann spricht man die untereinander. Dann entwickelt man sein eigenes Vokabular, oft als Kurzfassung, und spricht das in der eigenen Gemeinschaft. Und so wird sich auch die deutsche Variante, die von den Juden bevorzugt wurde, entwickelt haben. Das Jiddische erwuchs also aus der Fusion zwischen den mitgebrachten Sprachtraditionen, Hebräisch, Aramäisch und Laas, und der Sprache der neuen Umgebung, Mittelhochdeutsch. Dabei hat die deutsche Komponente dominiert. Als Juden Ende des 11. Jahrhunderts im Zusammenhang mit den Kreuzzügen aus den Rhein- und Donauländern vertrieben wurden und in das östliche Europa flüchteten, kam als vierte Komponente die slawische, vor allem polnische, ukrainische und weißrussische hinzu. Und als Juden mit den großen Migrationswellen nach Amerika kamen, haben sie in den USA das Englische und in Lateinamerika das Spanische als Komponente hinzugenommen. Und so wandelt sich die jiddische Sprache immer weiter fort, je nachdem, in welchem Umfeld diese Sprache gesprochen wird. Jiddisch ist eine Komponentensprache, die Worte, Texte, Lieder aufnimmt, anverwandelt und in den Kosmos ihrer eigenen Tradition integriert. Erst im 19. Jahrhundert wird sich das Jiddische aus der Unterordnung unter die heilige Sprache Hebräisch lösen, den Vorwurf, ein verderbter deutscher Dialekt zu sein, abstreifen und so eigenständig werden, dass es zum Instrument moderner jiddischer Literatur wird. Bis dahin gibt es die Sprache ohne eigenes Land in vielen örtlichen Variationen. Sie wird nirgendwo gelehrt, lehnt sich aber in ihrer schriftlichen Form an das Hebräische an. Sie wird von den Rabbinern kritisch beäugt und nicht ganz für voll genommen. Und doch ist sie Teil aller literarischen Erscheinungen, die die europäischen Kulturen des Mittelalters und der frühen Neuzeit hervorbringen. Jüdische Literatur vor einem Buchdruck besteht aus sehr vielen Facetten. Es gibt eben erzählende Literatur, von der wir wissen, dass sie um 1300 schon sehr ausgeprägt war. Die Genres waren die moralische Erzählung, die Fabel, die unterhaltende Erzählung, die Variation biblischer Erzählungen und die konnten gereimt sein oder eben in Prosa. Und dann gab es natürlich viele Gebrauchstexte, Eide und Verträge und Rezepte und Kochbücher und besonders eben natürlich ganz wichtig Amulette, Segenssprüche, die einen bewahrt haben vor allem Übel. Verholde, gebt mich Lauf, dat ich ga in Uhrenhof, en breche im Blatt, dat mich se Gott, jetzt pflücke man ein Herzeblatt. Ihr slogget Uhren Vater und Mutter mit blodigen Handen, ginge zu geringe Ding Lude saßen, Dinge sich vermaßen, aller bose Dinge sie vergaßen, also muss alle die tun, die mich arg fällen don. Von Gottes Namen. Amen. Frau Holle, gebt mir Erlaubnis, dass ich in euren Hof gehe und ein Blatt breche, das mir nützlich sei. Jetzt pflücke man ein Herzblatt. Ihr schlugt euren Vater und eure Mutter mit blutigen Händen. Drüben saßen aber zu geringe Richter und vermaßen sich, Recht zu sprechen. Doch alles böse Urteil vergaßen sie. Mögen ebenso alle die tun müssen, die mir Böses antun wollen. In Gottes Namen. Amen. Diese Frau Holle stammt vermutlich aus dem Tannhauser Sagenkreis, der ganz offenbar auch Juden bekannt war. Dort ist sie eine dämonische Kraft, die Ende des 13. Jahrhunderts in den jiddischen Bannspruch übernommen wird. Die Aufnahme und Anverwandlung von Texten der Umgebungskultur ins Jiddische war umfassend. Obwohl es die religiösen Autoritäten nicht gerne sahen, war der Drang nach Teilhabe und Unterhaltung größer und fand wahrscheinlich genauso selbstverständlich statt wie heute, wenn sich ein türkischer, griechischer, arabischer oder jüdischer Jugendlicher in Deutschland Schlager oder Rap verschreibt. Oi, Fei, wo siehst du? Sag jiddischer Rap. Du holst mir Schiege und Ohren die Cap. Ich hör ständig dieselbe Dreck, nur Narrigkeit. Denn du fährt nicht steif, sind deine Ketten. Es ist einfach wo's nice, es kennt nicht Schatten. Auf verwelkende Blumen und sag euch im Schatten. Mein Jiddisch ist nicht das Beste, ich weiß. Aber macht mir gar nicht steif, weil mir gefällt es. Drei mir nicht kein Kopf, mit Schum Aids. Ich hab genug eigene Zures, husch mir in Tuches. Ich bin ein kluger Jid, kein Dreck mit Kleber. Wenn ich schreibe, soll ich schäden. Mit meinen Federn, ihr versteht nicht kein Wort, sorgt sich nicht. Keiner versteht's, glaubt mir, ich euch nicht. Du siehst bloß ein kleiner Feind in der Genefer Eich. Äfscher spaßig, macht der Bläder mit reich. Wohin bist du einfach mal, hab ich was gemacht? Tanz mit mir, teierste, durch die ganze Nacht. Im hohen Mittelalter sind auch die dezidiert christlichen Ritter eben nicht von der freundlichen und sehr selbstverständlichen Übernahme in den jiddischen Kosmos ausgenommen. Einen greifbaren Hinweis darauf liefert eine Gruppe von Dachschindeln, die 2011 bei Ausgrabungen im ehemaligen jüdischen Viertel von Köln gefunden wurde. und auf einer dieser Schieferntafeln steht eine deutsche Märchendichtung, Heldendichtung, eine Art Keuschheitslegende in mittelhochdeutscher Hochsprache, Literatursprache in hebräischen Buchstaben. Also wissen wir, dass wenigstens bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts es Juden gab, die hochliterarisch waren, mittelhochdeutsch verstanden, die Literatur schätzen und in jüdischen Buchstaben, sei es nun, um sich selbst zu erinnern, sei es als Schreibung, was immer, in hebräischen Buchstaben niederschrieben. Plötzlich kommt ein kleines Stück Literatur zum Vorschein. Die zerbrochene Dachschindel aus Schiefer ist etwa 7x15 cm groß und nur in Fragmenten erhalten. Sie wurde aus dem Schutt der 1349 zerstörten Synagoge geborgen und befindet sich heute im Depot der archäologischen Zone in der Kölner Altstadt. Hallo. Hallo, für den Termin für Frau Holländer, richtig? Kommen Sie gerne rein. Hallo, guten Hallo. Morgen. Da. Hallo. Schönen guten Tag, Holländer. Guten Morgen, Frau Holländer. Elisabeth Holländer, Professorin für Judaistik an der Goethe-Universität Frankfurt, kommt immer wieder nach Köln, um die neuesten Fundstücke zu analysieren. Sie war auch 2011 eine der ersten, die das Schieferfragment zu sehen bekam. Auf den ersten Blick sind die hebräischen Schriftzeichen, die in den Schiefer geritzt worden sind, kaum zu erkennen. Erst eine Vergrößerung und geschickte Lichtführung der Fotografin machte eine Identifizierung möglich. Und es funktionierte irgendwann einfach nicht mehr, es als Hebräisch zu lesen. Häufig ist der Buchstabe Ein, den man hier so ein bisschen sieht, mit dabei. Und das Ein wird im Jiddischen verwendet, um das deutsche E zu schreiben und kommt im Hebräischen relativ selten sonst vor. Das heißt, die Häufung von diesem Buchstaben war dann klar, das ist nicht Hebräisch, das ist Jiddisch. Und es ist der älteste erhaltene narrative Text in Mittelhochdeutsch im hebräischen Buchstaben, also in dem, was wir Altjiddisch nennen. Da fängt Jiddisch an. Welche Geschichte auf dieser Dachschindel festgehalten worden ist, lässt sich nicht eindeutig feststellen. Der Text geht in Zeilen hier quer durch und es fehlt immer die Hälfte der Zeile. Und das merkt man eben auch inhaltlich. Da ist auch nicht viel zu rekonstruieren. Alles, was man sagen kann, es ist eine gereimte deutsche Erzählung über einen Ritter, so wie wir solche Rittererzählungen auch aus anderen Kontexten kennen, wie die Gralsritter und sonst irgendwelche Sachen. Erika Timm, Expertin für jiddische und mittelhochdeutsche Texte und ihre Niederschrift, vermutet nach eingehender linguistischer Analyse der Textfragmente, dass es sich um eine Versdichtung handelt, in der es um eine Liebesprobe geht. Vielleicht könnte man sich ein Kleinepos, eine höfische Märe etwa, folgenden Inhalts vorstellen. Ein Ehemann will die Treue seiner Frau auf die Probe stellen und engagiert dafür einen smarten Ritter. Doch die Sache führt ins Tragische und der Auftraggeber bereut seine Tat. Doch soll damit anderen Deutungen nicht im Voraus widersprochen werden. Die restlichen Kölner hätten, wenn dieser Text vorgelesen worden wäre, den wunderbar verstanden. Die konnten den nur nicht lesen, weil der in hebräischen Buchstaben ist. Und das ist dieser Punkt mit Judäosprachen, dass die eben die Entscheidung ist, die in hebräischen Buchstaben zu schreiben, also für innerjüdische Leser. Und die Veränderungen in der Sprache haben wir dann, wenn wir Inhalte haben, die sehr spezifisch jüdisch sind. Das heißt, wenn man von einem Torah-Schrein reden möchte, sagt man nicht Schrein, sondern sagt Aaron, weil das das hebräische Wort ist, was jeder kennt. Dann kann man das so einbauen. Man würde nie das Wort Bibel verwenden, obwohl das ist, was die Christen auch haben, sondern eben den hebräischen Begriff dafür. Und in dem Moment, wo ich wie hier einen Text habe, der überhaupt keine religiösen Bezüge hat, kann ich keinen wirklichen Unterschied in der Sprache so weit feststellen, dass ich sage, wir sind schon weit weg vom Deutschen der Zeit. Das eigene und das andere. Im Alltag sind die Grenzen fließend, doch sie sind da. Juden und Christen haben nicht die gleichen Rechte. Sie leben in unterschiedlichen Stadtvierteln und begehen unterschiedliche Feiertage. Geschieht ein Unglück, eine Naturkatastrophe oder droht die Pest, sind die Kölner Juden plötzlich nur noch Juden und Duldung und Toleranz können schnell in Aggression umschlagen. Ihre Häuser werden angesteckt, die Menschen erschlagen oder davongejagt. Auf der anderen Seite gibt es immer wieder Zeiten, in denen der vom Christentum genährte Hass auf das Fremde sich in Grenzen hält. Die verstehen einander, die reden miteinander, die treiben miteinander Handel. Die Kölner Juden sind Kölner, damals wie heute. Und die feiern sicherlich auch zusammen, die ja, leben nebeneinander und miteinander. Innerhalb der jüdischen Community bleibt das Gefälle zwischen Hebräisch und Jiddisch bestehen. Das Altjiddisch der Alltagssprache ist von der Loschen Koidesch, der heiligen Sprache Hebräisch, allerdings nicht absolut getrennt. Im 13. Jahrhundert gibt es Belege dafür, dass das Hohe und das Niedrige miteinander in Verbindung kommen. Ganz bewusst und auf teilweise sehr witzige Art und Weise. Der erste Satz in jiddischer Alltagssprache taucht 1272 in einem prächtigen, schwerleibigen Festtagsgebetbuch, einem Machsor, auf, das in Würzburg entstand und später nach Worms verbracht wurde. Und da finden wir in den großen Buchstaben, Eingangsbuchstaben des Gebetes über den Tau, finden wir in Rot eingezeichnet, in schwarzen Buchstaben, die hohl sind. Hebräische Buchstaben sind ja wunderbar quadratisch, da hat man dann viel Platz, was reinzuschreiben. Und da steht dann in roten Buchstaben, Gut Tag, im Betage, Sverdis Machse in Beis Haknesses Trage. Oder auch, falls das stumme E nicht mehr gehört wurde, Gut Tag, im Betag, Sverdis Machse in Beis Haknesses Trag. Ein schöner Tag möge jenem tagen, der dieses Machsur wird in die Synagoge tragen, habe ich jetzt ein bisschen syntaktisch entstellt, damit der Reim gehört werden kann. Und das bedeutet also, dass hier ein Lobspruch in der Umgangssprache, also in der tagtäglichen Sprache, eingeschrieben in die hebräische Sprache, ausgebracht wird auf einen, der das Festtagsgebetbuch in die Synagoge trägt. Im Kolophon, der Schlussformel mittelalterlicher Handschriften, nennt der Schreiber Simcha, Sohn des Schreibers Juda, nicht nur seinen Namen, sondern auch den des Auftraggebers. Es ist sein Onkel Rabbi Baruch bar Isaak. Der muss ein betuchter Mann gewesen sein, sonst hätte er sich die Anfertigung eines so prächtigen Machsors nicht leisten können. Das schwere, auf Pergament geschriebene Buch befand sich nicht dauerhaft in der Synagoge. Es gehörte dem Auftraggeber und wurde nur am entsprechenden Feiertag vom Haus des Besitzers in die Synagoge getragen. Und das Besondere eben ist, dass dieser Würzburger Machsor, der nun Wormser Machsor heißt, dass wir in ihm sehen, dass die deutsche Sprache durchaus gang und gäbe war, die Alltagssprache war und die nun Eingang findet in diesen hebräischen Kontext. Also erstmal eine Art von Verschmelzen. Es gab keine Berührungsangst. Man konnte durchaus die Alltagssprache konnte man durchaus in den religiösen Kontext mit einbringen und an der richtigen Stelle unterbringen. Also Berührungsangst gab es damals nicht. Wenn Sie da bei Sholem Aleichem lesen, Tevje der Milchiker, Tevje der Milchmann, das erste, ja, da rennt der Tevje seinem Pferd hinterher und ist gerade noch mitten im Abendgebet, ist mitten im Schmone Esrei und was man ja eigentlich stehend beten soll, das Fertig ist halt weg, ja, da muss er jetzt hinterher rennen und dann kommentiert er jeden Satz, ja, wenn es heißt also und schenke uns Genesung, sagst du, ja, auf Genesung sorg lieber dafür, dass wir gar nicht die Krankheiten bekommen. Da ist dann immer ein Satz, ein hebräischer Satz, zitiert aus dem Gebet, wird kommentiert mit einem jüdischen Satz, der den hebräischen Satz unterminiert. Im 19. Jahrhundert funktionieren bestimmte literarische Stilmittel noch genauso wie schon im hohen Mittelalter. Der entscheidende Unterschied ist, im Mittelalter sind die Rezipienten keine Leser, sondern Zuhörer. In dieser Zeit, also wirklich bis zur frühen Neuzeit, bis zur Erfindung des Buchdrucks, war es immer eine Vortragskultur. Das muss man sich nun auch ganz praktisch vorstellen. Klar, Schabbat konnte man nichts tun, no Internet, no Netflix, no nothing. Ja, keine Bücher, keine Bibliotheken, kein Theater, ja, keine Gesangskultur. Was hat man gemacht? Man hat sich erzählt, man hat vorgetragen. Und klar, Leute wollen unterhalten werden, da gibt es dann was Zünftiges. Amol is gewein am Meise, de Meise is gar nicht fröhlich, de Meise hebt sich ohne mit a jüdischen Möhlich. Julinke mein Feigele, Lulinke mein Kind, chabon geworden aus der Liebe, wei is mir und Wind. Meise. Von Hebräisch Maase bedeutet ganz einfach Erzählung. Davon gibt es im Mittelalter unendlich viele und sie sind so beliebt, dass sie schon vor dem Aufkommen des Buchdrucks in Handschriften festgehalten wurden. Zwischen Nürnberg und Augsburg gab es große jüdische Gemeinden, reiche jüdische Gemeinden. Und in diesen reichen jüdischen Gemeinden entstanden nun auch wiederum durch Mäzene in Auftrag gegeben Anthologien mit jüdischen Erzählungen. Und die waren eindeutig zum Vortrag konzipiert. 1602 erscheint die erste gedruckte Fassung dieser jiddischen Meises in Basel. Jetzt gucken Sie mal hier, ein schön Meisebuch. Kommt her, ihr lieben Mann und Freund, und tut das schien Meisebuch anschauen. Dieses Meisebuch erfreut sich großer Beliebtheit und erscheint in den nächsten 3 Jahrhunderten in immer neuen Ausgaben. Das waren 258 Erzählungen. Die sind zum Teil aus dem Talmud, eine akkadische Erzählung, die die Gelehrten kannten und die auch vorgetragen wurden über ethische Probleme oder wie ein bestimmtes Gesetz entstand oder auch Erzählungen, die von biblischen Gestalten inspiriert wurden, weil es um Gerechtigkeit, Standhaftigkeit, Mut und solche Dinge geht, aber auch um andere Sachen. Vielleicht die erste Erzählung, da geht es um einen Mann, einen Betreuer einer Synagoge. Meise geschah an einem Menschen zu Kehila Kedusha Wirms. Da war ein Jud gestorben, der hat geheißen Punem. Der war ein alter Mann und ging als mit Meisim. Und wie der Rebbe Punim vor die Schultür trat, sah er einen Mann und hat ein Granitz auf seinem Haupt. Und er geht eines Morgens zur Synagoge hin und da sieht er einen Toten an der Tür stehen. Und der Tote riecht nach den Gerüchen des Paradieses. Da fürchtete sich Rabbi Punim vor ihm, denn er glaubte, der Tote wäre ein böser Geist. Da rief der in den Totenkleidern, fürchte dich nicht, komm her, kennst du mich nicht? Da sprach Rabbi Punim, bist du nicht der, den ich gestern zu Grabe geleitet habe? Da sprach er, ja, ich bin es. Da fragte ihn Rabbi Punim, warum kommst du her oder wie kommst du zurecht in jener Welt? Da sprach er, ich komme gut zurecht und ich bin im Garten Eden ein geachteter Mann. Da sprach Rabbi Punim, man hat dich doch in dieser Welt für einen schlechten Juden gehalten. Sag mir, was für ein gutes Werk hast du getan, dass man dich so anständig hält? Da gab der Tote zur Antwort, das will ich dir sagen. Dieweil ich alle Morgen früh aufgestanden bin und mit Andacht mein Gebet getan und die Segenssprüche mit ganzem Herzen gesprochen habe, deshalb sage ich im Garten Eden jetzt auch Segenssprüche. Und man hält mich gut. Und wenn du es nicht glaubst, so will ich dir ein Anzeichen sagen, das dich überzeugen soll. Als du mir gestern meine Totenkleider anlegtest, da hast du mir einen Ärmel zerrissen. Da sprach Rabbi Punim, Was bedeutet der Kranz auf deinem Haupt? Da sprach der Tote, dass mir die bösen Geister dieser Welt nichts tun können, denn es sind gute Kräuter aus dem Garten Eden. So machte nun Rabbi Bunin seinen Ärmel wieder ganz, denn der Tote sagte, er müsse sich sonst schämen, dass andere Tote unversehrte Kleider hätten und er ein zerrissenes. Dann verschwand der Tote wieder. Deshalb soll ein jeder sein Gebet mit Andacht sprechen, dann wird es ihm in jener Welt wohlergehen. Und er soll gut Acht geben, dass man an einem Toten nichts zu tun vergisst. Also es geht darum, in diesem Fall, dass es eine Beziehung gibt zwischen dem Jenseits und dem Diesseits und dass man auch den Toten gegenüber eine Verpflichtung hat. Auch diese Geschichte hat eine lange Tradition. Und hier natürlich sieht man bereits, dass Geschichten, die in jiddischer Sprache erzählt werden oder die auch vom Volk erzählt werden, nicht unbedingt übereinstimmen müssen mit den kanonischen Glaubenssätzen. Denn es wird ja nun gesagt, dass der Gott, der im Judentum regiert, einer ist, der von der Welt abgelöst ist, Absolutus, der auch keine Materialität hat, der keinen Namen hat, der nur als einigende Idee besteht und als Quelle von Gesetzen. Aber hier gibt es die Gerüche des Paradieses. Und das ist ein kabbalistisches Konzept. Man kann also sehen, dass in Erzählungen sehr viele verschiedene Quellen einfließen. Das ist aber ja in jeder Kultur der Fall. Und wir sehen im Maisbuch immer wieder, dass die jiddische Literatur eine europäische Literatur ist. Denn wir sehen wiederum Geschichten, die wir auch in der deutschen Literatur haben, in der Volksliteratur, die wir in der französischen Volksliteratur haben. Rebecca Voss, Historikerin und Judaistin an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Jüdisch-christlicher Kulturaustausch ist ihr Hauptforschungsthema. Die Judaika- und Hebraika-Sammlung der Universitätsbibliothek Frankfurt ist die größte Sammlung dieser Art auf dem europäischen Kontinent. Sie umfasst ungefähr 350 hebräische und jiddische Handschriften und Drucke. Einige Drucke hat Rebecca Voss heraussuchen lassen. Wir haben im Meißebuch eine Erzählung, da geht es darum, dass einem schwarzen Königspaar ein weißer Sohn geboren wird. Oder einem weißen Königspaar wird ein schwarzer Sohn geboren. Das Kind wird geboren, alle wundern sich, wie kann denn das sein? Und es war die Vorstellung, dass eben die visuellen Eindrücke, die man während der Schwangerschaft vor allen Dingen hat, sich auf das Kind auswirken. Es lebten ein König und eine Königin, die waren beide schwarze Heiden und die Königin bekam einen Sohn von ihm, der war weiß. Da schickte der König nach Rabbi Akiba und sagte zu ihm, ich und meine Frau sind beide schwarz und doch hat sie ein Kind geboren, das weiß ist. Ich will die Königin töten lassen, denn sie muss mir mit einem weißen Mann untreu gewesen sein. Da sagte Rabbi Akiba nicht zu hastig, lass mich eine Frage an dich tun. Stellen die Wände deines Palastes und die gemalten Bilder dort weiße oder schwarze Menschen vor? Der König antwortete, es sind weiße Menschen. Da sagte Rabbi Akiba, dann ist auch euer Kind davon weiß geworden. Die weißen Bilder haben auf deine Frau Eindruck gemacht und deshalb ist euer Kind weiß. Denn das Kind gleicht dem Ding, auf das die Frau ihre Aufmerksamkeit richtet, wie wir es in der Geschichte Jakobs finden. Er stellte weiße und schwarze Äste und Schößlinge vor die Tränken, aus denen die Schafe tranken. Sie wurden erschreckt und warfen gesprenkelte Lämmer. Als der König das hörte, da bewunderte er die Weisheit des Rabbi Akiba. Daher sollte jede Frau fromme Gedanken haben und sie wird fromme Kinder bekommen, so wie auch ihre Gedanken sind. Ich stehe sinnend und trau, Fuß vor einem starken Mann. Der Schicksal hat euch jeden Menschen. Heute macht er sich ein Spaß und wird er bald in Kass. Er kann dich strafen. Und fort. eine ganz schöne Erzählung und ein sehr schönes Beispiel für einen jüdisch-christlichen Kulturtransfer in der jiddischen Literatur, in der jiddischen Sprache, ist auch die Geschichte von den sogenannten Roten Juden. Und die Geschichte von den Roten Juden ist auch eine der bekanntesten Geschichten in der altjiddischen Literatur. Geliebte Brüder, unser Gott, gepriesen sei sein Name, hat uns gewarnt, dass wir einen Zauberer suchen sollen, der gut zaubern kann. Aber wir kennen niemanden. Doch es muss tatsächlich einen solchen geben, denn er hat uns befohlen, nach ihm zu suchen. Wir werden also alle darum bitten, dass Gott, gepriesen sei sein Name, uns verrät, wer der große Magier ist und wo er wohnt. Sie berieten sich und gehorchten dem Weisen, taten Buße, beteten und gaben Almosen, bis der Meister der Träume eines Nachts wieder auftauchte. Und er kam zu ihnen wie zuvor und sagte zu ihnen: Geliebte Brüder und Kinder, ihr werdet niemanden finden in diesem Land und auch nicht im Land Israel, sondern ihr müsst den Fluss Sambathion überqueren, der die ganze Woche über nicht ruht, außer am Schabbat. Ihr müsst also jemanden aus den Stämmen holen, die dorthin getrieben wurden, denn sie sind Baalei Shemot, Wundertäter. So werden sie dir zu Hilfe kommen. Die Roten Juden sind die sogenannten 10 verlorenen Stämme, die der Legende nach hinter dem Sambathion leben, einem mystischen Fluss, der sehr wild ist und Geröll hochwirft, dass man ihn nicht überfahren kann. Und der ist nur ruhig am Schabbat. Und am Schabbat verbieten aber die Schabbatgesetze den Juden, den Fluss zu überqueren, zu überfahren. Das heißt, diese 10 Stämme, die dort hinter dem Fluss leben, sind im Grunde von allen anderen Juden der Diaspora abgeschottet. Und der Legende nach, am Ende der Zeiten, wenn der Messias kommt, werden diese 10 verlorenen Stämme oder eben auch die Roten Juden werden als Armee des Messias kommen. Wenn das Exil zu Ende geht, werden sie auch uns zu Hilfe kommen. Und man nennt sie Söhne der Retter, Bnei Moshiim, wie es im Vers heißt. Denn Befreier werden auf dem Berg Zion aufmarschieren, um den Berg Esau zu richten. Dies bedeutet, dass sie uns in Zion helfen werden, Gog und Magog zu richten. Sie können nicht den Fluss Sambathion überqueren, bis Gott, gepriesen sei sein Name, ihnen einen Weg zeigt, auf dem sie auf trockenem Boden gehen können. Und das Interessante ist, diese Vorstellung, den Begriff der Roten Juden und die Vorstellung, dass diese Roten Juden existieren, dass sie ein Volk der Endzeit sind, gibt es im Christentum auch. Seit ungefähr dem späten 13. Jahrhundert gibt es auch eine ähnliche Erzählung über die Roten Juden im christlichen Bereich. Und da geht es darum, dass diese 10 Stämme, die Roten Juden, sind die Armee des Antichristen, die am Ende der Zeiten kommen und das christliche Europa überrennen und sich an den Christen rächen für die Unterdrückung der Juden. Die Legenden über die Roten Juden gibt es weder im englischen noch im französischen Sprachraum, sondern nur in den Volkssprachen im deutschen Raum. So eng ist hier die Verzahnung christlicher und jüdischer Erzähltraditionen, dass ein und dasselbe Bild mit jeweils anderen Vorzeichen verwendet wird. Der überwiegende Teil der mehr als 350 Werke, die sich in der Judaica-Sammlung der Universitätsbibliothek Frankfurt befinden, sind Drucke. Sie reichen zurück bis ins frühe 16. Jahrhundert und geben einen Einblick in die Revolution, die der Buchdruck auch für jüdisches Leben bedeutete. Gutenbergs Erfindung des mechanischen Buchdrucks mit beweglichen Lettern verbreitete sich in Windeseile in ganz Europa. Jüdische Druckereien entstehen ab 1469 zuerst in Italien, dann auch in Konstantinopel, Prag, Krakau und Basel. Für einige Jahrzehnte sind es zunächst fast ausschließlich hebräische Bücher, die dort hergestellt werden. Der Tanach, die gesamte jüdische Bibel, oder nur der Pentateuch, die 5 Bücher Mose, der Talmud, die mündliche Lehre, Psalmen, Gebetbücher oder Torah-Kommentare, die Liste ist lang. Jiddische Druckwerke stehen auch hier an zweiter Stelle und erleben doch gleichzeitig eine erste vielfältige Blüte. Heilige Texte werden sehr bald auch in der Volkssprache herausgegeben. Die ersten, die die Grundlagen dafür legen, dass auch jene Menschen sich diese heiligen Schriften aneignen können, die wenig Hebräisch lesen und verstehen, sind die Brüder Samuel Ascher und Eliakim ben Chaim Chilitsch. Die Brüder Chilitsch wohnten in Krakau in den 1530er Jahren. Wir wissen nicht sehr viel über die Familie. Was wir allerdings wissen, ist, dass diese drei Brüder in einer Produktionsgemeinschaft im Jahr 1534 das erste jiddische Buch gedruckt haben. Das heißt, ganz jiddisch war es natürlich nicht. Es war ein Wörterbuch, ein jiddisches Wörterbuch, aufgebaut auf dem Vokabular der Bibel, eine Konkordanz. Und es gab die jiddischen Worteintrag und dann die hebräische Entsprechung. Und die Funktion des Buches war, es Menschen, die mit jiddischer Sprache im Großraum Polen und Litauen wohnten, es zu ermöglichen, sich das Verständnis der hebräischen Bibel, Grundlage jüdischen Seins, selbst zu erarbeiten. Denn in der damaligen Zeit gab es im Großraum Litauen, Polen keine jüdischen Schulen, wo man hingehen konnte. Es gab schon, aber es war teuer. Und viele Schüler wurden zu Hause unterrichtet. Jiddisch konnte jeder, viele Menschen konnten auch Jiddisch lesen. Und dann ein Wörterbuch zu haben, das einem die Bibel eröffnete, das war ein großer, man würde es schon sagen, eine Art Demokratisierung. Nur wenig später war auch die komplette Übersetzung der hebräischen Bibel ins Jiddische zu haben. Und hier haben wir eine ganz, ganz schöne Ausgabe aus Cremona von 1560 schon. Das ist eine jiddische Übersetzung des Pentateuch. Und das ist ganz typisch, was wir hier sehen. Die ersten Worte eines jeweiligen Verses sind in der sogenannten hebräischen Quadratschrift gedruckt. Und das Jiddische hier, die jiddische Übersetzung der einzelnen Verse, das ist ein anderes Schriftbild. Das ist eine sogenannte Halbkursivschrift, der sogenannte Weiberteitsch, also die Übersetzung für die Frauen. Das Buch ist für Frauen und Männer, die sind wie Frauen. Sprich, es ist ein Codewort, was benutzt wird für Männer, die nicht so sehr gebildet sind. Teitschen heißt auf Jiddisch übersetzen. Und Teitsch ist auch das Wort eben gerade für die Bibelübersetzungen. Das ist das ursprüngliche Übersetzen im Jiddischen, was wir haben. Wir sehen hier bei dem ersten Buch der Bibel, das erste Buch Mose heißt auf Hebräisch Bereshit. Am Anfang ist es auch das erste Wort, mit dem der hebräische Text anfängt. Und hier sehen wir das in Quadratschrift, sehr kunstvoll kalligrafisch gestaltet. Und darunter haben wir in dieser Ausgabe direkt den jiddischen Text auf der rechten Seite in der sogenannten Weiberteitschschrift. Und dann steht hier, er beschuf Gott der Himmel und die Erde. Also es ist im Jiddischen, hört sich das nicht flüssig an. Man sieht ganz genau, dass das Hebräische nachkonstruiert oder nachgebildet ist. Die Übertragung des hebräischen Bibeltextes in die Volkssprache gefiel im 16. Jahrhundert allerdings längst nicht jedem. Da gab es eine ganze Menge Backlash, könnte man sagen, von den Gelehrten. Ist ja klar, denn wenn das Volk selbst sich die Sprache der Bibel erarbeiten kann, wer braucht dann noch die Gelehrten? Wer hört dann noch auf die Autoritäten? Natürlich hätten die Rabbiner es lieber gehabt, wenn alle die hebräische Liturgie auf Hebräisch verstanden hätten und die Tora auf Hebräisch hätten lesen können. Dieses Ideal wurde natürlich weiter verfochten. Gleichzeitig hat man gemerkt, wir brauchen die jiddische Sprache, um unsere religiösen Standards zu wahren, um das religiöse Wissen im Volk zu verbreiten. Deswegen hat man das zähneknirschend akzeptiert und auch selber das genutzt, dieses Medium, um das religiöse Wissen zu verbreiten. Den Musa und Han Hager, wie sich ein Mensch halten soll. Die hot gemacht Haraf Rabbeinu Asche, Secher Tzadikli Veracha, des Rabbeinu Yaakov, Vater, der die Arba Turim gemocht hat. Und er es nicht als verstehen kann, in Lishon HaKodesh, da hat er es hübsch, wohl meforage deutsch, dass ein Etlicher wissen soll, was er tun soll und wofür er sich soll hüten, dass er es nicht tun soll. Die moralischen und spirituellen Grundsätze, wie ein Mensch sich verhalten soll. Sie verfasste der Gelehrte, unser Lehrer Ascher, das Andenken des Gerechten sei zum Segen, Vater unseres Lehrers Jakob, der die Arba'at Turim verfasste. und wer sie in der heiligen Sprache nicht verstehen kann, findet sie hier schön auf Jiddisch erläutert, so dass jeder wisse, was er tun darf und wovor er sich hüten soll. Ethische Handlungsanweisungen auf Jiddisch hatten plötzlich Konjunktur. Dort ging es um weise Lebenshaltung, kluges Handeln oder ganz einfach um die Details jüdischer Lebensführung. Im Hinblick darauf erschienen nun auch Anleitungen, die sich direkt an Frauen richteten. Auch hier waren die Brüder Chelitsch Vorreiter. Schon das zweite Buch, das sie druckten, war 1535 ein Handbuch, das alle Gesetze, die jüdische Frauen betrafen, unter dem Titel Ashoras Noshim, Ermahnung der Frauen, zusammenfasste. Also es gibt drei besondere Gesetze, die die Frauen beachten müssen. Das eine ist das Abzweigen einer Portion von Teig, das Challah nehmen als Symbol des Opfers. Dann die zweite Aufgabe der Frauen ist die Wiederherstellung der rituellen Reinheit nach der Menstruation und nach Geburt. Das ist die sogenannte Nida. Also alles, was den Geschlechtsverkehr in der Ehe bedeutet, ist eigentlich in der Kontrolle der Frau, denn sie bestimmt, wann sie rein ist und für den Empfang des Mannes bereit. Und das dritte, die dritte Aufgabe der Frauen ist das Anzünden der Kerzen, Hadlakat Ner. Sie können sich vorstellen, welche unglaubliche Ermächtigung von Frauen das war, für die Frauen das war, diese Gebote, die nur sie betreffen, jetzt in einem jiddischen Handbuch zur Hand zu haben. Es ist ungeheuer. Gespielt vor Gott, nur dir wollt's nicht gewähnen, also Jeschua. Und mir singt das Oi, a Fa, a Sol, a Mische Berech hebt a Kol, der Duller Melech weh. Deine Munde ist geworden schwach, Sheva bot sich auf ein Dach hier hin und die Levone, dein Refue. Und sie nimmt dein Guff, sie nimmt dein Kopf, sie schneit von dein Horazop und zieht von Neularon. Halleluja. Es treffen sich zwei Juden. Ja, ich weiß. So beginnt üblicherweise ein jüdischer Witz. Aber zum Glück kann man aus jüdischen Witzen auch einiges lernen. Zum Beispiel, warum sie niemals von der Standardantwort abweichen sollten. Es treffen sich also zwei Juden, Chaim und Moshe. Sholem Aleichem, Aleichem Sholem, Nuvus Herzach. Wider Erwarten beginnt Moshe tatsächlich zu berichten und erzählt, wie es ihm geht. Dabei klagt er sein Leid. Er jammert und er raunzt, auf Jiddisch sagt man, er quetscht, also fürs Raunzen quetschen, er quetscht. Und er erzählt und erzählt, nach 10 Minuten unterbricht ihn Chaim ungehalten und sagt, hör zu, Moshe, jetzt redest du seit 10 Minuten und hast mich noch nicht einmal gefragt, wie es mir geht. Oi, sagt Moshe, entschuldige, du hast recht, nur wie geht es dir, wo's Herz bei dir, sagt Chaim darauf. Oi, freg nicht. Übrigens, kennen Sie das Wort Nudnik? Es kam ins Jiddische aus dem russischen Wort Nudner, also langweilig. Das Wort Nudnik bezeichnet also einen Langweiler. Und die Definition dafür ist folgende. Ein Nudnik? Was ein Nudnik ist? Ein Nudnik, du fragst ihn nur, wo's Herz ist. Und er beginnt zu erzählen. Und ich seh dein Schloss, ich seh dein Fon, a Herz ist nicht kein Melech's Thron, es ist a kalte und a kalte Halleluja. Für die frühe Neuzeit kann ich sagen, es ist das Zeitalter der Volkssprachen. Es wird in der frühen Neuzeit auf den Volkssprachen gedruckt. Es wird auf Deutsch gedruckt, auf Englisch, auf Französisch und eben auch auf Jiddisch. Und dieser Druck auf den Volkssprachen ganz allgemein hat eine Demokratisierung des Wissens zur Folge. nicht nur im Jüdischen, sondern allgemein in europäischen Gesellschaften. Für die jüdischen Gemeinden oder Einzelpersonen, die als Kaufleute oder Gelehrte ein relativ mobiles Leben führen, nicht zuletzt, weil sie seit dem Ende des 15. Jahrhunderts erneut an vielen Orten von Vertreibung und Ausweisung bedroht waren, ermöglichte der Buchdruck gemeinsame Standards, die den Zusammenhalt über räumliche Grenzen hinweg förderten. David Ruderman, Professor für moderne jüdische Geschichte an der Universität Pennsylvania, schreibt dazu: In einer Gesellschaft, die ständig unterwegs war, war der Buchdruck ein Mittel, Bewegung anzuhalten, Traditionen und Erinnerungen zu konservieren, in einem letztlich vergeblichen Versuch, die Gegenwart zu sichern und zu stabilisieren. Es entstehen jedoch nicht nur religiös-ethische Bücher. Gedruckt wird auch, was der Unterhaltung dient. Satire, Kirchenkritik, Fabeln und Heldenepen, die nicht mehr dem hochmittelalterlichen Ritterkodex folgen, sondern ihn persiflieren. Noch immer handelt es sich bei diesen literarischen Erzeugnissen auf Jiddisch nicht um Neuschöpfungen in unserem modernen Sinne. Die Übernahme bekannter Vorbilder ist bis weit in die Neuzeit hinein kein Sakrileg, sondern Ausdruck großer Wertschätzung. Der Bearbeiter kann in der Nachdichtung sein Talent und seinen Einfallsreichtum beweisen. Er hat die Freiheit, andere Akzente zu setzen und einen ganz eigenen Ton hinzuzufügen. Herausragendes Beispiel dafür ist Elia Levita, eigentlich Eliyahu ben Asha Halevi Ashkenazi, und seine Ritterromanze Bovo Dantona. Der jiddische Abenteuerroman in 650 Stanzen geht zurück auf einen italienischen Ritterroman gleichen Titels, der 1497 in Bologna erschien und weitere ältere Vorbilder hat. Elia Levita verschweigt das keineswegs, sondern weist gleich zu Anfang darauf hin. Und will anheben, bescho otovo, an dem dosigen Buch, das da heißt Bovo. Und dass es wehrlich und gut war, dass es ist nun 34 Jahr, dass ich es euch eins welch buchen gemacht, aber viel hon ich dazu gemacht. Wer denen leiet, der wird es innen. Aber es seien etliche welche Wörter dienen, wer sie nicht versteht, der such an dem allerhintersten Blättlich in dem Buch. Da will ich sie auslegen weidlich, nach dem Aleph Beis gar bescheidlich. Aber ich singe es mit einem welchen Gesang, kann er drauf machen einen besseren, so hab er Dank. So beginne ich nun in einer glücklichen Stunde mit diesem Buch, das Bovo heißt. Es ist wahr, dass ich es vor 34 Jahren aus einem italienischen Buch gefertigt habe. Doch ich habe viel hinzugefügt. Wer es liest, sieht das. Es kommen etliche italienische Wörter darin vor. Wer sie nicht versteht, suche auf dem letzten Blatt des Buches. Dort will ich sie euch alphabetisch geordnet weidlich erklären. Ich singe es nach einer italienischen Melodie. Wer eine bessere machen kann, dem sei gedankt. Levita sprach flawlessly, ja, ohne Fehler, ohne Einschlag, italienisch, kannte die italienische Literatur und übertrug nun ein Manuskript, das aus Bologna stammte, ganz genial ins Jiddische, in Ottava Rima, ja, in diesem berühmten Versschema mit 8 Zeilen und alles ist gereimt und alles ist rhythmisch, ja, also wahnsinnig ins Jiddische. Es war also eine tolle Tour de force literarisch, in der er sich sozusagen auch über die italienische Literatur lustig gemacht hat und nun diesen Abenteuerroman erzählt, in dem ein Ritter irgendwo da in den Orient aufbricht und es gibt 1000 Verwechslungen und es war komisch. Und damit hat er auch Geld verdient. Abrejan hatte es zu Bovo eilig. Vorwärts dahin begann er zu stürmen, da sah er dort, wie einer floh. Dass es Bovo war, konnte er genau erkennen. Da begann er ihm nachzustürmen, behender als ein Pfeil von der Sehne, und mit der Lanze tat er auf ihn stechen. »Du Bösewicht, du musst sterben«, tat er sprechen. Bovo, der wich vor seiner Lanze aus, und behende wandte er sich gegen ihn und sprang gleich wieder ganz zu ihm und nahm sein Schwert in beide Hände und stach es dem Pferd in seinen Pansen, dass es niederfiel, ganz behende. Abrejan wollte aus dem Sattel springen, Da konnte er die Füße nicht aus dem Stegreif bringen. Bovo hieb ihm das Schwert in den Kopf und spaltete ihn bis mitten in den Gaumen, dass er sich umdrehte wie ein Topf. Sein Leben, das war ihm schon genommen. Danach begann der arme Tropf zu laufen. Die anderen sah er hinterherkommen. Er sagte, »Will ich behalten mein Leben, so muss ich diesmal Fersengeld geben.« Levita interessiert ritterliches und klerikales Verhalten, wie seine christlichen Vorbilder es beschreiben, weniger. Er setzt auf Sex and Crime, Verführung und Verrat. Sie sah, wie er da schlief, so süß. Alle Viere hatte er von sich gestreckt. Da nahm sie ihn bei den Füßen und zog ihn, bis dass sie ihn aufgeweckt hatte. Sehr herzlich tat sie ihn grüßen. Sie sagte, warum ihm das Schlafen so gut schmeckte. »Steh auf, du bist genug gelegen. Setz dich zu mir, du stolzer Degen.« Bovo sagte, »Das sind seltsame Leute. Was begehrt ihr, edle Jungfrau?« Sie sagte, »Wäre ich heute nicht gewesen, man hätte dich in Stücke gehauen. Wie oft hab ich dir gewunken und gedeutet, du wolltest mich aber nie anschauen.« Bovo wäre seiner Straße gezogen gern. Sie hielt ihn fest, wollt ihm's nicht gewähren. Sie sagte, »Du bist meines Herzens Begehr. Warum zeigst du mir so deinen Rücken? Wüsstest du, wie hold ich dir wär, würdest du dich besser an mich schmücken? Ei, warum machst du dich so schwer? Du brichst mir mein Herz ganz in Stücke. Bin ich doch nicht so zu fürchten? Hab ich doch da zwei feine Brüstchen?« Heraus zog sie zwei schneeweiße Dutten und sagt, »Ist dieser Bissen auszuschlagen?« Vor Lachen wollte sie sich ausschütten. Sie sagte, »Wie kannst du es denn versagen?« Bovo kümmerte sich darum überhaupt nicht. Er schlug seine beiden Augen nieder, er konnte sie vor Schande nicht ansehen. Aber wie wenig wäre das Elia Bachur geschehen? Elia Bachur. Elia, dem Jüngeren, wäre das nicht passiert. So bringt sich der Autor selbst mit hinein in den Text und bezieht ironisch Position, während seine Figuren zwischen schamhafter Zurückhaltung und obszöner Direktheit changieren. Was macht er anders? Also erstmal, es gibt keine ideale Brautwerbung, sondern Braut und Bräutigam, die kennen sich. Sie bringen vor ihrer Ehe schon Zwillinge zur Welt. Das ist natürlich auch das Unterhaltende. Allerdings bei den Schlachten wird es ihm dann manchmal langweilig. Dann sagt er, na, das überspringe ich jetzt einfach mal. Also er hat einen Erzähler, der präsent ist. Das ist auch eben was sehr Besonderes, der sich auch einmischt. Literatur ist nach wie vor nicht für einen Leser im stillen Kämmerlein gedacht, sondern ein gesellschaftliches Ereignis. Also er ist einerseits noch ganz stark der mittelalterlichen Vortragskultur verhaftet und auf der anderen Seite war völlig klar, dass er nicht oral komponiert, sondern literarisch auf Papier komponiert und das alles ausprobiert. Also da sieht man dann schon um 1510, dass die Oralität des Mittelalters komplett verschwindet und dass die Menschen, die jetzt schreiben, auch wirklich schreiben. Er war da ein Pionier, einer, der wirklich mit Namen bekannt ist und ein originelles Werk, mehrere originelle Werke verfasst hat. Ritterromane waren nicht Elia Levitas Hauptanliegen. In erster Linie war er ein Gelehrter, hatte als Sohn eines Rabbiners ein Talmudstudium absolviert, unterrichtete Hebräisch und schrieb Werke zur Orthographie und Grammatik des Hebräischen. Aber er hatte keine Berührungsängste, sich gleichzeitig des Jiddischen zu bedienen. Auch die Psalmen übersetzte er ins Jiddische, denn er wusste, dass Bildung breiter Schichten nur auf diesem Wege funktionierte. Er hatte keine Probleme damit, daneben auch Unterhaltung zu verfassen. Der Erfolg gab ihm recht. Das Bovo d'Antona wurde ein Bestseller, der sich auch in den folgenden Jahrhunderten blendend verkaufte. Bis ins 18. Jahrhundert hinein erschienen 40 Neuauflagen. Ob das an den Frauen lag, die Elia Levita im Prolog zum Bovo d'Antona direkt anspricht? Ich, Eliel Levi, der Schreiber, diene aller frommen Weiber mit Ehren und mit Zuchten. Und ich lass mich also beduchten und steht auch wohl zu glauben, als mir etliche Freuen veribelt haben, warum ich nicht euch versiedruck mein deutscher Bücher ein Stück, dass sie mogen dinnen der Maien und Schabbeses und jom Teuwin dinnen leihen. Ich, Elia Levi, der Autor, Diener aller ehrbaren Frauen von Liebenswürdigkeit und Anstand, habe bedacht, das könnt ihr mir wirklich glauben, was einige Damen mir vorenthalten, dass ich nämlich von meinen jiddischen Büchern noch nicht ein einziges für sie gedruckt habe, so dass sie sich damit vergnügen und am Schabbat und den Feiertagen darin lesen können. Ehrlich gesagt scheint es mir nur recht und billig, da ich schon 8 oder 9 Bücher in der heiligen Sprache geschrieben und gedruckt in die Welt geschickt habe, dass ich mir nun vornehme, sie alle, eins nach dem anderen, zu drucken. Auch hier sind die Frauen wieder ein Codewort, das die Männer mit einschließt, die in ihrer Jugend zu wenig studiert hatten, wie Elia Levita an anderer Stelle sagt. Ich würde sagen, dass es ein spezifisch weibliches Publikum erst ab dem 17. Jahrhundert gibt, und zwar mit der Zennerinne. Das ist eine Zeinna, Ure Inna. Das ist ein Kommentar, ein Bibelkommentar. Jede Woche wird ein Abschnitt vorgelesen aus der Bibel und kommentiert durch einen Ausschnitt vom Buch der Propheten, Haftarot. Und es gab schon immer Kommentare für die Männer, nun gab es eben auch einen für sekundäre Eliten, für Leute, die sich nicht des Hebräischen so mächtig waren. Es wird ein Satz aus dem Wochenabschnitt kommentiert in hebräischer Sprache und dann kommt der jüdische Kommentar und der besteht eben aus dem Erzählen von Midrashim und Agadot und eigenen Kommentaren, sodass nun auch die Frauen, die weniger Zugang hatten zur kommentierenden Literatur, sich informieren konnten, was denn eigentlich ein Bibelkommentar ist. Also hier wurde erstmals die gelehrte Welt den Frauen erschlossen auf leichte und unterhaltende Weise. Das hebräische Zeena Ure Inna bezieht sich auf den 11. Vers im 3. Kapitel des Hohelieds, in dem es heißt: Ihr Töchter Jerusalems, kommt heraus und schaut, ihr Töchter Zions, König Salomo mit der Krone. Im Falle der Zennerene soll das heißen: Kommt ihr Frauen und schaut, welche Gelehrsamkeit euch die Tora bieten kann. In den 1590er Jahren wurde der Kommentar zum ersten Mal gedruckt. Dieses Buch wurde wohl das beliebteste, populärste, am öftesten nachgedruckte Werk der jüdischen Literatur. Und das wurde ganz spezifisch ein Buch für Frauen. Weil Adam hat kein Beschaffenes gefunden, das ihm röi tauglich war, ein Weib zu sein, darum hat Gott einen Schlaf auf Adam geworfen und hat eine Rippe von seinem Guff, seinem Leib, genommen und hat ihm daraus ein Weib beschaffen. Darum hat Gott ihn schlafen gemacht, dass es ihm nicht soll Ekel haben, weil sie von seinem Guff gekommen ist. Rabbi Yehoshua sagt von wegen Rabbi Levi, Gott hat gesehen und bedacht, von welchem Glied er sie beschaffen soll. Er hat gesagt, ich will sie nicht beschaffen vom Kopf vom ersten Menschen, denn sie wird sonst sein ein großhoffärtiger Mensch. Sie wird den Kopf hochhalten. Werde ich sie vom Auge beschaffen, wird sie all Ding gucken wollen. Von dem Ohr wird sie alles hören wollen. Von dem Mäul wird sie viel reden. Von dem Herz wird sie alle Leute beneiden. Von der Hand wird sie alles nehmen wollen. Von die Füße wird sie eine Läuferin sein. Darum will ich sie von einem Glied beschaffen, das verborgen ist. Das ist ein Ripp, die sieht man nicht, außer wenn der Mensch nackt ist. Hat weiter Rabbi Yehoshua gefragt, warum muss sich eine Frau zieren mit guten Wohlgerüchen und reinen Kleidern, mehr wie ein Mann? Hat man ihm geantwortet, der erste Mensch ist von Erd beschaffen worden und Erd wird ewig nicht verderben. Aber Eva ist von einem Beiner beschaffen worden, von einer Rib und Fleisch. Wenn man es nicht salzt, wird es bald verstunken. Drum müssen sich die Weiber zieren mit guten Wohlgerüchen und reinen Kleidern. Ich hab dich zu viel lieb. Trag auf dir kein Herz, weil ich hab dich zu viel lieb. zu machen von dir Spaß, weil ich hab dich zu viel lieb, zu sein auf dir, ob behäß. Anna, ich weiß, ich heiß. Ich hab dich lieb. Hab dir mein Leben weggegeben, mein Herz und meine Schuhe. Ich bin krank, nur vom Gedanken. Trag mich vor den Kummer. Die Aufwertung der Volkssprachen im 15. und 16. Jahrhundert, der Zeit der Renaissance, führte innerhalb des europäischen askenasischen Judentums zu einem enormen Kulturaufschwung. Literatur auf Jiddisch und Hebräisch oder in zweisprachig hebräisch-jiddischen Ausgaben erscheint, thematisch und stilistisch breit gefächert in großer Zahl. Gleichzeitig interessiert sich nun verstärkt auch die christliche Außenwelt für die Sprachen der Juden. Humanisten und Reformatoren erneuern das Interesse daran, der ursprünglichen Sprache ihrer heiligen Schriften auf die Spur zu kommen. Und wieder ist es Elia Levita, der Horizonte öffnet. Mit seinem Schaffen trägt er nicht unwesentlich dazu bei, dass eine christliche Hebraistik entstehen kann. 1496, in der Nähe von Nürnberg geboren, wanderte Elia Levita Ende des 15. Jahrhunderts nach Italien aus. Vermutlich um der zunehmenden Judenverfolgung unter seinem Landesherrn zu entgehen. Er verfasst eine hebräische Grammatik, hält in Padua Vorlesungen über Grammatik und wird Hebräischlehrer. 1509 befreundet er sich in Rom mit Martin Luther, der seine Vorlesungen hört und sich von Levita in Hebräisch unterrichten lässt. Vor allem Reformatoren wie Luther, die sich gerade in einem Abspaltungsprozess von der katholischen Kirche befinden, suchen einen unabhängigen Zugang zur Bibel. Ad fontes, zurück zu den Quellen, lautet ihr Credo. Dazu ist es unerlässlich, sich mit dem Hebräischen zu beschäftigen. Und es bedarf der Druckereien, die die entsprechenden Bücher herstellen. Daniel Bomberg, ein Katholik aus Antwerpen, ein großer bibliophiler Mann, der viele Geschäftsverbindungen in Venedig hatte, baut eine große Druckerei auf. Er ist ein Katholik und stellt, das Ghetto wurde 1516 errichtet und stellt da jüdische Buchdrucker ein, die aus Deutschland kamen. Cornelio Adelkind und Elia Levita, die kamen ja aus den fränkischen Landen, sprachen ganz gewiss, also ihr heimatliches Deutsch, also jüdische Sprache, und produzierten da diese Drucke. Und Bomberg ist nun dafür verantwortlich, dass der Talmud, der ja schon viele Male von der Kurie, vom Papst vor Gericht gestellt und verurteilt und verbrannt wurde, dass dieses Buch nun genau wie lateinische und hebräische Bücher in einer wunderschönen Ausgabe auf tollem Papier mit großen Rändern in einer Supertype und kommentiert gedruckt wurde. Und das war nun der Besitz, den wollten alle. Und den wollten eben nicht nur Juden, den wollten eben vor allem auch christliche Reformatoren. Für sie ist das Jiddische ebenso wichtig wie das Hebräische. Denn jiddische Bibelübersetzungen können als Brücke zum Hebräischen fungieren. Allerdings ändert das nicht grundlegend etwas an der antijüdischen Grundhaltung christlicher Gelehrter. Der Humanist Johannes Reuchlin ist so ziemlich der Einzige, der hebräische und jiddische Schriften auch vor der Inquisition verteidigt. Für viele Reformatoren – und nicht zuletzt Luther selbst – ist die Aneignung jüdischer Sprachen nur ein Vehikel, jüdischen Glauben zu widerlegen, Juden zu diffamieren und zu missionieren. Das wird vor allem im folgenden 17. Jahrhundert ein Anliegen christlicher Hebraisten. Wenn man aber unsere Juden in Schriften widerlegen will, so halte ich dafür, man müsse ebenermaßen sich ihnen gleichstellen – und ihres deutschen Dialekti wie auch der hebräischen Buchstaben sich bedienen. Woferne es uns ein rechter Ernst ist, denen Juden die mitleidige und höfliche Hand zu bieten, damit sie aus der Tiefe des Unglaubens, darinnen sie stecken mögen, gezogen werden. Das schreibt 1699 Johann Christoph Wagenseil in seiner Belehrung der jüdisch-deutschen Red- und Schreibart. Das Jiddische ist nun längst kein Vorbild mehr, sondern wird als lächerliches, weil fehlerhaftes Deutsch betrachtet. Diese Sicht auf die jiddische Sprache wird das ganze 17. Jahrhundert, nicht nur in Deutschland, in vielen christlichen Schriften behauptet und setzt sich in den Köpfen fest. Wenn man jetzt der Reihe nach gehen würde, könnte man sagen, dass das Wichtigste, was im 17. Jahrhundert passiert ist, war, dass die Lage der Juden in Italien sich rapide verschlechtert hat. Also erstmal gab es die Talmudverbrennung 1553 und danach eben die zunehmende Intoleranz der diversen italienischen Staaten, die zunehmend den Einfluss des Papstes auf sich duldeten. Also diese Medici, easy-go-lucky Medici-People, die waren dann schon weg als Päpste. Es kamen dann eben sehr konservative Päpste und die Lage der Juden in Italien verschlimmerte sich zunehmend. Ab 1602, 1603 werden keine jüdischen Bücher mehr in Italien gedruckt. Hebräische Bücher natürlich schon, ja, das ist klar. Aber jüdische Bücher eben nicht mehr und die Drucker, die gerne jüdische Bücher drucken, aber auch hebräische Bücher drucken, da gab es einige, die sind nach Osten abgezogen, also in Prag und nach Krakau und haben dort Druckereien gegründet. Und nun ist es so, dass ganz allmählich im westlichen Europa das Jiddische eher verschwindet. In Deutschland dauert es natürlich noch eine Weile, klar, wegen der Sprachnähe, aber in Italien ganz bestimmt, in Frankreich sowieso, in Spanien ohnehin, sondern es war dann nur noch ein ganz kleiner Sprachraum praktisch in den deutschen Landen. Und da kommt es nun zur Trennung zwischen Ost und West. Und dann haben wir den Niedergang in deutschen Landen und den Aufbruch des Jiddischen, könnte man sagen, im Osten. Im Gegensatz zur Außenwahrnehmung der christlichen Umwelt ist das Westjiddische, das die aschkenasischen Juden in Mitteleuropa sprechen, im 17. Jahrhundert innerhalb des Judentums als Verkehrssprache im Geschäftsleben ebenso etabliert wie im privaten Raum. Glickelbars Judah Leib, auch bekannt als Glickel von Hameln, fand es ganz selbstverständlich, ihre Erinnerungen und Gedanken auf Jiddisch festzuhalten. Das ist ein ganz, ganz besonderer Text, weil es einer der wenigen schriftlichen Zeugnisse einer jüdischen Frau ist, die wir aus der frühen Neuzeit haben. Glickel von Hameln war eine Kaufmannsfrau und später auch, als sie verwitwet war, eine Unternehmerin. Sie ist in Hamburg geboren, 1724 in Frankreich, in Lothringen, gestorben. Und sie hat so ungefähr 1690 angefangen, Memoiren zu schreiben. Der Anlass war, dass ihr erster Mann gestorben ist und sie wollte die Trauer verarbeiten. Mein liebe Kinder, ich habe dieses angefangen, Psiata Dishmaya zu schreiben, nach dem Tod von euer frommen Vater. Das es ist mir gewesen, Lekazat Lena Hadruach, wenn mir die melancholische Gedanken seinen gekommen. Und von schwere Deiges Shehayanu Ketzon Beloroes und mir unseren getreien Hirten haben verloren. Also, ich meniche Leila schlaflos zugebracht und ich besorgt, dass ich Hass für Scholem in Malekole Gedanken sollte kommen. Also ich oft Belaya aufgestanden und die schlaflosen Shoes damit zugebracht. Meine lieben Kinder, ich habe dies mit Gottes Hilfe nach dem Tod eures frommen Vaters zu schreiben begonnen, da es mir in der Zeit der melancholischen Gedanken ein wenig Freude bereitete. Ich verbrachte viele schlaflose Nächte in großer Sorge, denn wir waren wie Schafe ohne Hirten, denn unser treuer Hirte war nicht mehr da. und ich fürchtete, ich würde schwermütigen Gedanken nachgeben, Gott bewahre. So stand ich oft in der Nacht auf, um die schlaflosen Stunden nach seiner Art zu verbringen. Wir erfahren unheimlich viel über die Zeit. Also es gab zum Beispiel eine große messianische Bewegung von Chabtai Zvi Mitte des 17. Jahrhunderts. Und dann erzählt Glickel, als sie in Hamburg gelebt hat, wie die Juden gehofft haben, dass der Messias kommt. Also sehr eindrücklich, was wir hier erfahren. Detailreich erzählt Glickel, die 14 Kinder geboren hatte, von denen 12 überlebten, von den Freuden und Leiden ihres Lebens, den Hochzeiten und den Todesfällen, der Pest und den besonderen Erfahrungen, die Juden dieser Zeit machen mussten. Ich bin ungefähr 25 Jahre alt gewesen. Da ist mein Mann, das Andenken des Gerechten zum Segen, gar fleißig in seinem Handel gewesen. Zu jener Zeit ist Mordechai, ein junger Mann, nach Hamburg gekommen und war bei uns zu Gast. Wir haben ihn zu uns genommen, damit er für uns reisen soll, und wir beabsichtigten, ihn dorthin zu schicken, wo Geschäfte zu machen sind. Wie er von Hannover hat hinausziehen wollen, hat er gegen Hildesheim zugemusst. Und er, Gott räche sein Blut, ist gar ein karger Mensch gewesen, sodass er es nicht über sich gebracht hat, auf der Post zu fahren. Also ist er allein zu Fuß nach Hildesheim gegangen. Wie er vor Hildesheim kommt, keine 2000 Ellen davor, begegnet ihm ein Wildschütz vom Dorf und sagt zu ihm: Jut, gib mir ein Trinkgeld oder ich erschieß dich. Der Mordechai, Gott räche sein Blut, lacht ihn aus, denn zwischen Hannover und Hildesheim ist es so sicher wie zwischen Hamburg und Altona. Also sagt der Schütz wieder zu ihm: Du jüdisches Aas, was bedenkst du dich so lang? Sag ja oder nein. Endlich nimmt der Schütz sein Gewehr und schießt den Mordechai gleich in den Kopf, dass er stracks niederfällt und tot ist. Mein Gott, wenn ich noch daran denke, stehen mir die Haare zu Berge. Glickel von Hameln erzählt immer wieder auch über ihren Glauben und notiert Geschichten und Legenden, die sie aus dem Zähneräne kennt. Gleichzeitig sind ihr rationales und vor allem selbstständiges Handeln absolut selbstverständlich. Nach dem Bankrott ihres zweiten Ehemanns nimmt sie eine eigene Handelstätigkeit in Angriff, um nicht von der Unterstützung durch ihre Kinder abhängig zu sein. Das ist ungewöhnlich für eine Frau des frühen 18. Jahrhunderts. Sie zeigt damit zumindest eine gewisse Offenheit gegenüber dem Fortschrittsdenken der einsetzenden Aufklärung. Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Immanuel Kant, 1783-84. Die Aufklärung, die sich auf die Vernunft beruft, religiöse Toleranz fordert und 1789 schließlich zur Französischen Revolution führt, lässt in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts eine Emanzipationsdebatte auch innerhalb des Judentums entstehen. Immer noch sind Juden abhängig von den Rechten, die ihnen die jeweiligen Landesherren gewähren. Gleichzeitig wird die Teilnahme an der Kultur der christlichen Umgebung zunehmend selbstverständlicher. Die Idee von der Gleichheit aller Menschen findet immer mehr Anhänger und weckt bei vielen Juden die Hoffnung auf volle Gleichberechtigung. Die besteht nach wie vor nicht. Wer als Teil der Wirtschaftselite, als Bankier oder Diplomat unterwegs war oder zum gehobenen Bürgertum gehörte, hatte am wenigsten Schwierigkeiten, sich Anerkennung zu verschaffen. Alle übrigen Juden wurden rechtlich, religiös und sozial nach wie vor diskriminiert. Also das 17. und 18. Jahrhundert sind kein Honigschlecken für die Juden in deutschen Landen. Und es ist ganz klar, wenn man von der deutschen Sprache herkommt und das als einen Ausgangspunkt nimmt, dann hört sich die jüdische Sprache abartig an. Dann hört es sich falsch an, weil die grammatischen Strukturen ganz andere sind. Man fühlte die Juden als das Hinzugekommene und beurteilte die Juden nach ihrer Sprache. Und die Sprache klang eben anders und sie klang so ein bisschen, naja, halt eben Süddeutsch, das ist ja schon ein bisschen anders, ja. Und das klingt dann ein bisschen komisch. Und dann klangen die eben auch vom Sprachlichen her so und korrupt. Deutsch ist korruptes Deutsch, muss auch ein korrupter Mensch sein. Und daher die Abwertungen. Der Philosoph Moses Mendelssohn fordert seine Glaubensschwestern und Brüder auf, den Ressentiments und Vorurteilen mit einer Anpassung an deutsche Kultur, vor allem aber an deutsche Sprache, zu begegnen. Mendelssohn sagte dann ganz einfach, also Leute, schaut her, wenn ihr in der deutschen Gesellschaft leben wollt und ihr wollt anerkannt werden in Rom, tut wie die Römer, dann sprecht halt auch so, dann lernt das eben auch so, dann verhaltet euch auch so, dann nehmt eben auch die Kultur auf. Na, er hatte gut reden, er war zweigleisig, orthodoxer Jude, völlig hebräisch, absolut da, mit den traditionellen Texten vertraut, einerseits und andererseits natürlich deutsche Philosophie, spreche mit Lessing, schrieb ja ein wunderbares Deutsch, übersetzte dann auch die Bibel für seine Kinder eigentlich, damit sie ordentliches Deutsch lernten und natürlich eine ungeheure poetische Leistung. Mendelssohns Forderung deckt sich zum einen mit dem kulturellen Selbstverständnis des Bürgertums in der deutschen Gesellschaft. Hochdeutsch zu sprechen wird auch dort zum Ideal. Dialekte werden zunehmend als falsches Deutsch betrachtet und in Komödien und populärer Literatur lächerlich gemacht. Auf der anderen Seite stiftet Mendelssohn auch auf jüdischer Seite eine Aufklärungsbewegung, die Haskala. Ihre Anhänger, die Maskilim, schließen sich der Forderung nach einer Erneuerung des Judentums und seiner Sprache an. Der radikale Aufklärer David Friedländer schreibt 1788 in einem offenen Brief an seine Glaubensbrüder und Schwestern: Das unter uns übliche Jüdisch-Deutsch, eine regellose, verstümmelte und außer unserem Kreise unverständliche Sprache, müsste ganz abgeschafft und sowohl die heilige als auch die deutsche Muttersprache auf eine methodische Weise in früher Jugend gelehrt werden. Nur alsdann sei es möglich, den Grund einer zweckmäßigen und vernünftigen Bildung der Jugend zu legen. Für die jiddische Sprache hatte das in Westeuropa erhebliche Konsequenzen. Sie verschwand im Laufe des 18. Jahrhunderts fast vollständig aus dem deutschen Sprachraum. Und natürlich in Osteuropa eine völlig andere Entwicklung. Und dann natürlich auch die Entstehung einer vollkommen anderen literarischen Kultur in slawischen Landen, als es dann in Deutschland sich entwickelt, wo die Juden dann natürlich völlig integriert waren. Heine, ja, schuf deutsche Gedichte mit jüdischem Bewusstsein. Ah, das ist deutsche Dichtung. Das ist nicht jüdische Dichtung, das ist deutsche Dichtung mit jüdischem Esprit, ne? In dem Bes Hami und singt ihm zum Schlufen Ali. In Osteuropa war die Situation eine ganz andere als in Westeuropa. Juden lebten in Polen, ebenso wie in Litauen, der Ukraine und Belarus und stellten dort in manchen Gebieten einen großen Anteil der Bevölkerung. In Russland war ihnen die Ansiedlung lange verwehrt worden. Erst mit der Annexion polnischer Gebiete und der Schaffung eines Ansiedlungsbereichs im Westen des Russischen Reiches durch Zarin Katharina II. Änderte sich das. Juden lebten in vielen kleinen Städten, häufig unter sich und standen nicht vor der Frage, ob sie sich in die Umgebungskultur einfügen sollten. Jiddisch blieb daher in Osteuropa die Verkehrssprache der Juden untereinander. Ich bin schier ertrunken geworden. Ich hab nicht gekonnt, kein schon Wort Arois reden. A viele kein wieder hab ich nicht gekannt sogen. Derweil ist ein Terk Arois gegangen von der Schiff und hat mich Masel gewehen. Hab ich mich gelegt auf die Breges von der Schiff und ich bin gelegen von zwei Schuh und hab sehr gemäket, mach mess die Wasser, wo sich hab genommen in Mäul. Danach bin ich zu sich gekommen und hab angetun meine Malbuschim und hab gesucht dem Terk. Ich bin fast ertrunken. Ich konnte kein einziges Wort herausbringen, nicht einmal das letzte Schuldbekenntnis. Inzwischen kam ein Türk an Deck und hat mich gerettet. Da habe ich mich an die Bordkante gelegt und fast 2 Stunden gelegen und mich stark erbrochen von dem Wasser, das ich verschluckt hatte. Dann bin ich wieder zu mir gekommen und habe meine Kleider angelegt und den Türken gesucht. Ich wollte ihn für seine gute Tat belohnen, die er mir getan hat. So habe ich auf dem ganzen Schiff gesucht und dort war keine Spur von einem Türken. Da bin ich drauf gekommen, dass es der Prophet Elia gewesen sein muss. Der Text stammt aus dem Schiffre Habescht, den Preisungen des Bescht, einer Sammlung von Wundergeschichten über den Baal Shem Tov, den verehrten Gelehrten des Chassidismus. Diese ekstatische religiöse Bewegung war Mitte des 19. Jahrhunderts zu einer breiten spiritualistischen Massenbewegung geworden, die sehr viele ihrer Schriften auf Jiddisch verbreitete. Ihre erklärten Gegner waren die Maskilim, die Anhänger der jüdischen Aufklärungsbewegung Haskalah, die sich, ausgehend von Berlin, auch in Osteuropa ausbreitete. Ich schäme mich und muss aus mir selber lachen, wie falsch mir reden. Und ich hab aber kein Brehre nit. Ich muss euch zu verstehen geben. Wie werdet ihr mich verstehen, was ich mein, wenn ich will ich rein deutsch schreiben? Ich schäme mich und muss über mich selber lachen, wie falsch wir doch sprechen. Aber ich hab keine Wahl. Ich muss euch verständlich sein. Wie könntet ihr verstehen, was ich meine, wenn ich für euch reines Deutsch schreiben würde? Dieser Schreiber entschuldigt sich dafür, Jiddisch zu schreiben. Aber da er will, dass sein Gesundheitsratgeber ankommt, nutzt der Aufklärer das Jiddische trotz seiner Vorbehalte gegen die Sprache. Bildung lässt sich nicht anders vermitteln. Nach wie vor ist die Schere zwischen den gebildeten und den einfachen Leuten auf dem Dorf groß. Das muss auch Scholem Yankev Abramowitsch einsehen, der unter dem Namen des von ihm erfundenen Erzählers Mendele Moicher Sforim Berühmtheit erlangt und zum ersten Klassiker der jiddischen Literatur wird. Auch er, ein Maskelim, will seine Landsleute in Polen und Litauen erziehen und ihnen beibringen, dass weltliche Bildung vor Verfolgung und Ausgrenzung schützt. Doch sein Brief über die Erziehung zum modernen Menschen findet auf Hebräisch keine Aufmerksamkeit. Und da sagte einer zu ihm, ein Verfasser eines Wörterbuchs, der da eben auch in Berditschew wohnte, da sagte er zu ihm, also hör mal, Scholem Yankev, ja, was schreibst du denn in hebräischer Sprache? Versteht doch kein Mensch. Willst du die Juden erziehen, musst du zu denen so sprechen, wie die Juden selber sprechen, musst du in jiddischer Sprache schreiben. Ist ihm dann wie Schuppen vor den Augen gefallen. Kein Mensch liest einen hochhebräischen Brief, ja, mit wunderbaren Formulierungen, die so super gescheit sind, über Erziehung, die erzogen werden muss. Ja, Quatsch. Und dann hat er eben angewandt, gesagt, ja, sehe ich völlig ein und hat da eben Romane geschrieben, die dem jiddischen Publikum einen Spiegel vor Augen halten sollten, wie furchtbar sie eigentlich sind. Die Bewohner von Tunijadovka sind zwar fast alle große Habenichtse und arme Schlucker, aber man muss gestehen, dass sie lustige Habenichtse, fröhliche Bettler sind, von begeistertem Gottvertrauen erfüllt. Fragte man einen Bewohner von Tunijadovka etwa, von welchem Einkommen und wie er sich ernährt, so würde er zuerst verwirrt dastehen und keine Antwort darauf wissen. Bald aber wird er zu sich kommen und in aller Unschuld erwidern, ich, so arm ich auch lebe, ich, ach, es gibt einen Gott, sag ich euch, der seine Geschöpfe nicht verlässt. Er schickt einem zu und wird gewiss auch weiter zuschicken, sag ich euch. Ich besitze eine Ziege, möge sie der böse Blick verschonen, die reichlich Milch gibt. Und nicht weit von hier wohnt mir ein reicher Verwandter, der in schlimmen Zeiten sich auch etwas melken lässt. Jetzt, abgesehen von alledem, sage ich euch, ist ja Gott ein Vater. Und seine Kinder Israel sind barmherzige Kinder. So hat nie jemand gesprochen, so wie der Mendele geschrieben hat. Mendele ist sein Pseudonym, das Pseudonym von Scholem Yankev Abramowitsch. Er schuf in jiddischer Sprache einen hohen literarischen Stil und der hat mit der Integration hebräischer Wörter in diesen Stil zu tun, die man so vielleicht im Alltag nicht gebraucht haben würde. Und er hat damit zu tun, dass er Anspielungen aus klassischen jiddischen Texten brachte, die jeder kannte, dass er mit denen spielte, dass er ausnutzte die Differenz zwischen Hebräisch und Jiddisch, das unerfüllte Potenzial, ja, wenn Gott verspricht, wir werden euch erlösen und was immer da noch da in der Malocha, in Berditschew, dann stimmt da irgendwas nicht, ja, dann muss das ironisiert werden und das kann nur in jiddischer Sprache ironisiert werden und das in einem Stil, der so voller Allusionen steckt, dass man also, wenn man die Quellen kennt, aus dem Lachen gar nicht mehr rauskommt. Das war seine Brillanz. Und wenn man die Quellen nicht kennt, kann man den Text trotzdem verstehen. Der Witz, der alles Elend begleitet und eigentlich ein bitterer Witz ist, hat 100 Jahre später, als jiddische Lieder und Witze in Deutschland populär wurden, das Bild von einer, wenn auch armen, doch heilen jüdischen Welt bestimmt. Eine Sicht, die Verfolgung und Vernichtung ausblendet. Denn die waren Ende des 19. Jahrhunderts in Osteuropa allgegenwärtig. Die stark antisemitische russische Gesetzgebung befördert erneut Pogrome und löst eine große Auswanderungswelle nach Westeuropa und Amerika aus. Neben Mendele Moichers Forim, alias Sholem Yankev Abramowitsch, gehört auch Sholem Alechem, alias Sholem Yankev Rabinowitsch, zu den jiddischen Klassikern des 19. Jahrhunderts. Der knapp eine Generation jüngere Sholem Alechem schreibt ebenfalls satirisch über das Leben der Juden in Osteuropa. Bei ihm sitzen die Figuren mittlerweile schon in der Eisenbahn und denken über eine Auswanderung nach Palästina nach. Der Horizont weitet sich. Sholem Alechem schreibt Jiddisch, und zwar im Bewusstsein, Teil einer langen Sprach- und Literaturgeschichte zu sein. Also er schuf zum ersten Mal eine jiddische Literaturgeschichte, indem er bestimmte jiddische Autoren auswählte, die für ihn maßgebend waren. Und da bezeichnete er Mendele Moichers Forim, Sholem Yankev Abramowitsch, als den Großvater und sich selbst als den Enkel. Das war Gegenwartsliteratur, das war das Moderne. Und da fühlte er sich dann schon als der Enkel, der die Moderne vertritt. Und da gibt es dann eine etwas oralere Sprache, obwohl auch die Sprache Sholem Alechems natürlich eine literarische ist. So hat keiner gesprochen. Sholem Alechem bereist große Teile Europas und lebt am Ende seines Lebens in New York. Dort tritt Tevje, der Milchmann, nach dem Zweiten Weltkrieg im Musical Fiddler on the Roof einen internationalen Siegeszug an. Na, na, na. Shalom Aleichem. I'm Rachel Schechter, editor of the Vorwitz. Welcome to Yiddish Word of the Day. Shalom Aleichem. Ich bin Rachel Schechter, Herausgeberin des Vorwärts. Willkommen zum jiddischen Wort des Tages. In Osteuropa war der Beruf des Schriftstellers hoch angesehen. Schriftsteller bedeutet auf Jiddisch der Schreiber. Die weibliche Form ist die Schreiberin. Dichter ist der Poet. Eine Dichterin ist die Poetesse. Das hebräische Wort für Schriftsteller ist Sofer. Aber auf Jiddisch ist der Sofer derjenige, der Tora-Rollen oder andere heilige Texte niederschreibt. Ein Schriftsteller, der eine fesselnde Sprache benutzt, wird ein Baloschen genannt. Baloschen, das bedeutet ein Meister der Sprache. Baloschen. Literally, it means a master of language. So let's review. Der Schreiber, die Schreiberin, der Poet, die Poetesse, der Säufer, der Baloschen. I hope you enjoyed our Yiddish word of the day. Seid gesund. Das jiddische Wort des Tages ist ein kleiner Online-Sprachkurs für Jiddisch. Herausgeber ist der Vorwärts, eine jiddische Zeitung in New York, die bis 2019 im Papierformat erschien, bis 1983 sogar täglich. Inzwischen ist der Vorwärts eine monatliche Online-Publikation. Mit der wachsenden Mobilität Ende des 19. Jahrhunderts und der Zunahme der Dynamik der Gesellschaften in Europa erweiterte sich auch der Horizont der jiddischen Kultur und ihrer Schriftsteller. Wiederholte Pogrome in Osteuropa und die Verelendung in den Städten ließen viele junge Menschen aus den jüdischen Dörfern und Kleinstädten in industrialisierte Großstädte wie Kiew, Lodz oder Warschau abwandern. Viele wanderten in die USA aus, New York entwickelte sich zu einem Zentrum jiddischer Kultur. In diese Zeit fiel auch die Gründung der jiddischen Tageszeitung Vorwärts 1897. Auch in der literarischen Welt erweiterte sich der Horizont. Jiddische Autoren orientierten sich an zeitgenössischen Erzählern aus Russland, wie Tschechow oder Turgenew, Dostojewski oder Tolstoi, aber auch der literarischen Moderne in Frankreich oder im deutschen Sprachraum. Einer dieser Schriftsteller war Dovid Bergelson. Lang verweilten damals die kurzen, tränenreichen Cheshwan-Tage. Närrisch verdüsterte Himmel zogen Fratzen, sahen auf die nasse, schwarze Erde hinunter und weinten, als betrauerten sie einen Sterbenden. Und dort, im einsamen Tal, außerhalb der Stadt, in Bigs Mühle, brannten nun schon den ganzen Tag lang die elektrischen Lampen, leuchteten Tag und Nacht in die Tiefe des grauen Nebels und blinzelten wie ermattete, gelbe Augen hinüber zur nahen Stadt. Die vierstöckige Mühle war in feuchten Nebel gehüllt. Im Lärm und Tumult arbeiteten Menschen mechanisch und ernst schweigend, wie die Maschinen und Räder, die sich um sie herumdrehten, ohne zu sprechen und zu denken, als stünden in ihren Hirnen die großen, mit Weizen angefüllten Mühlschuppen und brachten sie um den Verstand. Dovid Bergelson ist die interessanteste von den Schriftstellern auf Jiddisch. Kann man vielleicht ihn vergleichen mit Thomas Mann? Er war ein Intellektuell, er war ein Schriftsteller von Romanen mit sehr, sehr raffinierten und subtilen Beschreibungen von psychologischen Nuancen, von dramatischen Szenarien. Er ist in meiner Meinung der wichtigste Schriftsteller auf Jiddisch von dem Anfang 20. Jahrhundert, von dem Übergang von 19. auf 20. Jahrhundert. Mark Kaplan, Professor am Institut für jüdische Studien an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Barfuß und mit gleichgültigem, staubigen Gesicht saß der Taube im vollbeladenen Lastenaufzug und ließ sich vom dritten Stock herab. Jemand bemerkte im Vorbeilaufen etwas am Lastenaufzug und erhob ein furchtbares, wildes Geschrei. »Abstellen! Abstellen!« Im Herz des Tauben brach etwas los und blitzte auf im Schreckensgedanken. Das Seil ist gerissen. In panischer Hast klammerte er sich mit beiden Händen an das andere, unversehrte Seil. Er begann sich basserstaunt zu fragen, würde er wirklich aus dieser Höhe hinunterfallen? Doch schon im nächsten Moment wurde er mit Wucht zur Seite geschleudert. Er fühlte, wie er fiel, und doch kam es ihm vor, als bedauerte ihn jemand und flüsterte in eines seiner tauben Ohren, »Zu spät, zu spät!« Noch nie hatte er der Taube eine so leise Stimme gehört. Er erschrak und schloss die großen bleifarbenen Augen. Bergelson ist der erste Schriftsteller auf Jiddisch mit einem modernen Begriff von der innerlichen Psychologie von seiner Person. Es ist eine Psychologie, dass wir auf Tschechow, auf Arthur Schnitzler, auf Marcel Proust begegnen. Ja, und Bergelson ist berühmt für das Schweigen von seinen Personagen. Es ist sehr eine raffinierte literarische Sensation, so wie bei Thomas Mann oder bei Henry James oder Arthur Schnitzler oder Chekhov. Hat mir geholen, ich bin noch ein Kind. Unter die Sosnes, tief in dem Wald. Ich wander verbunden, ich will schon Eider die Finster nicht fällt. Im 19. Jahrhundert begann auch im Judentum das Primat des Heiligen über das Profane zu bröckeln. Zum ersten Mal entstand das Bewusstsein, dass jüdische Kultur mehr war als Religion. 1853 erschien der erste Band von Heinrich Grätz, elfbändiger Geschichte der Juden von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart. Grätz verstand jüdische Geschichte nicht mehr nur als Religionsgeschichte, sondern berief sich auf einen nationalen jüdischen Geist, der die Ereignisse der Historie bestimmt hatte. An der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert wurde Jiddisch im Cheder, der traditionellen religiösen Elementarschule, ebenso gesprochen wie in Wirtshäusern, Fabriken, sozialistischen Gewerkschaften oder literarischen Kreisen. Es gibt eine umfangreiche jiddische Zeitungslandschaft. Gesundheitsratgeber erscheinen neben Ratgebern für Auswanderer. Übersetzungen von Charles Dickens, Jules Verne oder Heinrich Heine erweitern das literarische Spektrum. Winden sei röschen in der Heu. Keller wie Schäden schweben durch Felder und Wälder, dem langen, krummen Weg. Geh der Ruach auf mir aufgeht. Die Modernisierung, die Autoren wie Mendele Moisha Svorim oder Sholem Alechem vor Augen gehabt hatten, setzte tatsächlich ein. Allerdings mehr befördert von den sozialpolitischen Ideen des Jahrhunderts als von der Literatur. Die Schriften Theodor Herzls, von Karl Marx und Friedrich Engels wurden ganz selbstverständlich auch ins Jiddische übertragen und entfalteten ihre Wirkung. Die Idee, dass Völker eines eigenen Staates bedürfen, die seit der Französischen Revolution virulent war, beschäftigte nun auch jüdische Denker. 1896 erscheint Herzls Buch »Der Judenstaat« mit der zionistischen Forderung nach einem unabhängigen Territorium für ein jüdisches Gemeinwesen. Eine Assimilierung in die Umgebungskultur lehnt Herzl ebenso ab, wie viele politisch aktive Juden, denen ein eigener Judenstaat allerdings zu weit ging. Sie gründeten 1897 in Wilna den Bund, kurz für den Allgemeinen Jüdischen Arbeiterbund in Litauen, Polen und Russland. Ihr Kampf galt der Anerkennung kultureller jüdischer Autonomie als Minderheitenstatus in den osteuropäischen Ländern, in denen sie sowieso schon lebten. Künstler und Intellektuelle schlossen sich den Forderungen der Sozialistischen Partei an. Diese Bundisten lehnten das traditionelle jüdische Leben als reaktionär und überholt ab und betrachteten die Religion nicht mehr als unverzichtbar. Sie erhoben die jiddische Sprache zum einigenden Moment ihrer Kulturgemeinschaft. Hier haben wir es mit einer Kulturgemeinschaft zu tun, die völlig zerstückelt weltweit existiert. Und die verbindende Kraft, den inneren Zusammenhalt, konnte und sollte die jiddische Sprache liefern. Was anderes hatte man nicht. Die Sprache sicherte nicht nur den Zusammenhalt, sondern sie, der Text, das Stück Literatur, waren so etwas wie eine tragbare Heimat. Mit den Veränderungen der Lebenswelt veränderte sich allmählich auch die jiddische Sprache. Der moderne entlehnte Ausdrücke hielten Einzug, Motive und Stoffe änderten sich, Expressionismus und surrealistische Dichtung bereicherten die Sprache. Ein modernes Jiddisch entstand, das individuellen, psychologischen und ästhetischen Ansprüchen genügte. Itzig Manger. Auf der Staatsjekolomie zwischen Aganzer Ede stehen geheukert Schottens zwei, mein Bubbe und mein Seide. Sog der Seide Schändel, du hörst, und seine Augen brennen. Unser Einikel kommt zu Gast, wie er soll, wollen wir ihn da kennen. Weil, wenn Chove hat sein Wieg gewiegt, sind mir schon beide gelegen. Unter die Grossen, unter den Wind, auf jener Seite von die Wegen. Schmeichelt die Bubbe in ihre Händ, zittert a Bintelblumen. Brummt der Seide, behäme zu was, hast du das mitgenommen? Auf dem Bahnhof Kolomei, unter der Menschenmenge, stehen bucklige Schatten zwei, Großmutter und Großvater. Sagt der Großvater, Schändel, hörst du und seine Augen brennen? Unser Enkel kommt zu Gast, wie werden wir ihn erkennen? Denn als Chave ihn hat gewiegt, da haben wir beide gelegen, unter den Gräsern, unter dem Wind, jenseits von den Wegen. Lächelt Großmutter in ihren Händen, zittert ein Bündlein Blumen, brummt Großvater, Blöde, wozu hast du das mitgenommen? Sagt Großmutter, ich hab Itzig mein, die Blumen im Feld gepflückt. Das ist Mode bei den heutigen Leuten, so wird der Gast begrüßt. Sie schweigen. Es schreit die Lokomotive. Kommt er? Wird er auch kommen? Und in Großmutters dürren Händen zittert das Bündlein Blumen. Der Enkel, sagt man, ist oho, ein tolles Ass im Reimen. In seinen Reimen zittert und weint die Seele seiner Mutter. Großmutter dreht den Kopf zur Seite und etwas tief ergriffen, Großmutter weint in ihren Händen, zittert das Bündlein Blumen. Oi, oi, oi, Benz, mein Städteler Benz, mein Heimele, wo ich hab meine kindische Jun verbracht. Seid ihr am Morgen weinen, Benz, mein Städteler. Die Jiddischisten, also die Schriftsteller, die sich wie Dovid Bergelson oder Itzig Manger dazu entschieden, Jiddisch zu schreiben, standen den vor allem zionistisch gesinnten Hebraisten gegenüber, die Hebräisch zur Nationalsprache der Juden machen wollten. Jiddisch, sagt die Literaturwissenschaftlerin und Übersetzerin Efrat Galet, war ein Gegenentwurf gerade auch im Hinblick auf den Zionismus. Weil man ein anderes Bild von einem möglichen jüdischen Leben hatte, nämlich Doigkeit, so nannte man das auf Jiddisch, Doigkeit, Hiesigkeit. Und das Wort bedeutete, da wo ich lebe, da gehöre ich auch hin. Da bin ich ein gleichberechtigter Bürger, bin Teil der Gesellschaft, in der ich lebe und bewahre zugleich meine jiddische Kultur. Das ist das Ungewöhnliche und das Bewundernswerte an diesem Projekt. Diese Idee, dass überall, wo man ist, man Teil der Mehrheitskultur werden kann und zugleich seine eigene kulturelle Tradition bewahrt und sie fortführt. 1905 bezog der Bund mit der Forderung, dass Jiddisch die einzige Nationalsprache der Juden sein soll, eindeutig Stellung. Auf einer Sprachenkonferenz der Bundisten 1908 in Czernowitz konnte sich nach heftigem Protest der Hebraisten schließlich die Formulierung durchsetzen: Jiddisch ist eine Nationalsprache der Juden. Itzig Manger. Lommersche singend, poschet und prost, von als, wo's is heimisch, lieb und teuer. Von alte Bettler, wo's schelten dem Frost, und von Mames, wo's Benschen das Feier. Von orme Kalles, wo's stehn mit Licht, verblinde Spiegeln spät bei Nacht, und jede sucht das nuente Gesicht, wo's hat ihr Liebe euch gelacht. Lasst uns singen, einfach und klar, von allem, was heimisch, lieb und teuer, von alten Bettlern, die fluchen dem Frost, und von Müttern, die segnen das Feuer, von armen Bräuten im Kerzenlicht, vor blinden Spiegeln spät bei Nacht, wenn jede sucht das nahe Gesicht, das ihre Liebe ausgelacht. Von Wahrsagern, die Reden verstellt und locken die letzten Groschen heraus, den verlassenen Frauen, die fluchen der Welt und gehen durch Hintertüren hinaus. Von Dienstmädchen, die bitter schuften und behalten zurück den letzten Bissen. Für die Soldaten, die kommen bei Nacht, denn die Herren sollen's nicht wissen. Lasst uns singen einfach und klar von allem, das heimisch lieb und teuer, von armen Müttern, die fluchen dem Frost, und von Bettlern, die segnen das Feuer. Der Erste Weltkrieg und die Oktoberrevolution 1917 in Russland ließen vorübergehend die erhoffte staatliche Anerkennung Realität werden. Und es gab ja dann in Kiew ja diese tolle Phase des Aufblühens der jüdischen Kultur. Zum ersten Mal waren Juden emanzipiert, konnten wohnen, wo sie wollten, konnten ja jüdische Sprache sprechen, hebräische Sprache, und gab ja die Kulturliga und die Produktion wunderbarer Bücher, Zusammenarbeit mit Künstlern und Buchgestaltern und Kinderbücher, Masse alles, also Kulturliga 1917 bis 21 in Kiew, vielleicht die schönsten jüdischen Bücher überhaupt. Und das war dann sehr schnell zu Ende mit dem Crackdown auf die nationalen Minoritäten, die zuerst gefördert wurden und dann nicht mehr gefördert wurden, und dem Crackdown jüdischer Unabhängigkeit, die dann nicht geduldet wurde, auch von anderen Völkern, nicht in der Sowjetunion. Aber eine ganz kurze Zeit gab es eben diese Hochphase der jüdischen Kunst, könnte man sagen, jüdischen Buchkunst. In anderen Teilen Osteuropas hielt dieser Aufschwung, den die jiddische Literatur nahm, bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs an. Es gab mit der Zeit, insbesondere in Warschau, ein ausgedehntes Netz jiddischsprachiger Schulen und Bildungseinrichtungen. Man hat begonnen, in der Zwischenkriegszeit Kinder auf Jiddisch zu erziehen. Es gab Schulen auf Jiddisch. Wer weiß, was passiert wäre, wäre der Zweite Weltkrieg nicht zustande gekommen und der Antisemitismus hätte nicht auch in Polen überhand genommen. Wer weiß, ob es nicht auch Gymnasien und vielleicht mal eine Universität auf Jiddisch gegeben hätte. Dieser enorme Aufschwung des Jiddischen war nicht auf Osteuropa beschränkt. Berlin, Wien und New York waren ebenso Zentren jiddischer Literatur und Kultur wie Warschau, Wilna und Kiew. Die Sprache verband über Kontinente hinweg und war sicht- und hörbar. Was begisst du, bist du, für Gott in Leid gebächt? Was begisst du, bist du nicht, denn bist du nicht kein Mensch. Die Welt ist sehr fahrlich. Jiddische Theatergruppen fanden sowohl in der alten als auch in der neuen Welt ihr Publikum. Ihre Lieder wurden als Notendrucke oder auf Schallplatten weiterverbreitet. Jiddische Verlage, Zeitschriften und literarische Vereine sorgten dafür, dass jiddische Bücher im Gespräch blieben. Zur gleichen Zeit schafften Literaturenthusiasten den Überblick. Ein Lexikon der jiddischen Gegenwartsliteratur erschien ebenso wie eine mehrbändige Geschichte der jüdischen Literatur. Zum ersten Mal konnten Schriftsteller von ihren Büchern und Artikeln in Zeitungen leben. Sie gingen auf Lesetour, stießen auf interessierte Zuhörer und Leser. Dazu gehörte auch der 1901 in Czernowitz geborene Itzig Manga. Schriftsteller zogen von Ort zu Ort. Und jeden Samstagnachmittag gab es als Ersatz zu dem traditionellen Schabbatgenuss eine Lesung. Das war die Tradition der säkularen Juden. Und Itzig Manga als junger Mann ist durch Großrumänien gezogen und hat in Städten und Städten sowohl Vorträge gehalten als auch Lesungen von seiner Dichtung gegeben. Als er nach Warschau kam, hat er das in Warschau weiterhin gemacht. Und er wurde insbesondere für eine Werkgruppe geschätzt, die er zunächst Chumisch-Lieder, Fünfbuch-Lieder und später Medresch Itzig, Itzigs Bibelauslegung, nannte. Avrom Ovinu, scharf durchs Messer. Die Mutter, sorr in ihr weißer Häub, sitzt auf der Prispe vertracht. Ihr Naches, wie ein junges Schwalb, flattert übern Dach. Jitzrockel, ihr Eug in Kopf, spielt sich in gelen Samt und sniedert von die Nuente Berg a blohe Nacht in Land. Sie schmeichelt, scheune Chodesch Zeit, sind Hogeiser weg. Mit ihr mamse ruck Jischmoel auf jenem schmalen Weg. Sie guckt auf, jitz rocklen und quält, sis Cholem, sis war. Er ist der Tate eusen Eug, sein Noss und seine Haar. Abraham, unser Vater, schärft das Messer. Die Mutter Sarah in weißer Haube sitzt auf der Erdbank und denkt nach. Ihre Freude, eine junge Schwalbe, flattert über dem Dach. Jitzrockel, ihre Augenweide, spielt im gelben Sand und von den nahen Bergen sinkt blaue Nacht ins Land. Sie lächelt, Hagar ist nun schon seit einem Monat weg. Sie ging mit dem Bastard Ismael auf jenem schmalen Weg. Sie schaut Jitzrockel an und strahlt. Ist's Traum oder ist es wahr? Des Vaters Augen hat er, die Nase und sein Haar. Und toi, toi, toi, wie schön er wächst. Er reicht schon bis zum Knie. Und wie anmutig er sagt, Mamale, ich will Pipi. Nun, was ist heut mit Avrumchen? Er sitzt im Hof allein. Und seit dem Abendbrot erschärft das Messer auf dem Stein. Es zittert ihm der graue Bart und er murmelt seltsames Wort. Willst du mit mir scherzen, Gott? Na wenn schon, bin bereit. Was wie ein Idyll beginnt, entpuppt sich sehr bald als eine Geschichte von Eifersucht und Mord. Die biblische Sarah erfreut sich an ihrem Sohn Jitzrock Isaak. Sie ist froh, ihre Konkurrentin Hagar und deren Sohn Ismael los zu sein. Doch Abraham schärft schon das Messer, mit dem er Isaak töten will, um dem Ruf Gottes Genüge zu tun. Mange führt die biblische Erzählung nicht aus, sondern setzt deren Kenntnis beim Leser voraus. Er bringt die biblischen Gestalten nach Osteuropa, verleiht ihnen Psychologie, Witz und Ironie. Er holt sie aus ihrer mythischen Erhabenheit in einen volkstümlichen ostgalizischen Städtelalltag. Das löste in Polen einen Skandal aus. Ein Rabbiner veröffentlichte im Wilner Organ der orthodoxen Juden einen offenen Brief, in dem er dem Dichter, ich zitiere, Entweihung der Wahrheit und Entehrung der Tora oder gar Blasphemie vorwarf und seinen Anhängern verbot, das vom zynischen Schund und sozialistischem Geist durchdrungene Buch auch nur in die Hand zu nehmen. Zu den Autoren, die Aufsehen erregten, gehörten natürlich auch Frauen. Anna Magollens Gedicht »Marie will Bettlerin sein« bringt 1921 einen ungeheuer neuen Ton in die jiddische Literatur. Sein a Bettlerin. Wie von a Schiff, was singt, warfen alle Äußeres auf den Wind, die Last von dein Liebe und Last von die Frieden. Und er sich allein soll mehr sich nicht erkonnen, euch mein Guten, zieh mein Schlechten nomen. Bettlerin sein, wie von einem sinkenden Schiff, alle Schätze werfen in den Wind. Die Last deiner Liebe, die Last der Freuden, und um mich selbst nicht mehr zu erkennen, auch meinen guten oder schlechten Namen. Bettlerin sein, stumm auf grauem Trottoir sich schleppen, wie der schwarze Schatten aller hellen Leben, und für geschenkte Groschen sich zum Spielen kaufen, einen irren Traum, einen stillen, der silbern wirbelt im Opiumrauch. Anna Margolin war das Pseudonym der Dichterin Rosa Lebensbaum, 1887 im weißrussischen, damals russisch beherrschten Brest geboren, lebte sie seit 1906 in New York, in London, Paris, Warschau und Tel Aviv, ehe sie sich 1913 ganz in New York niederließ. 1909 begann sie Erzählungen unter verschiedenen Pseudonymen zu veröffentlichen. 1914 wurde sie Redakteurin der Frauenseite der neuen Zeitung Der Tog. 1920 begann sie unter dem Pseudonym Anna Margolin Gedichte zu veröffentlichen, die Aufsehen erregten. Man wusste nicht, wer sie geschrieben hat, und man vermutete hinter dem weiblichen Pseudonym einen Mann. Einschlafen auf der Straße, unter der Sonne, wie auf dem Feld die müde Ähre. Wie eine abgerissene Blume, die verwelkt und nicht rein ist und doch göttlich. Und hat noch immer ein paar schöne seidene Blättchen und aufleuchten im kranken Licht einer Laterne, sich herausschälen aus der grauen Nacht, wie Nebel aus Nebel, wie Nacht aus Nacht. Ein Gebet und eine Flamme werden, sich verschenken, zärtlich, glühend und grausam, und einsam sein, wie nur Könige und Bettler einsam sind, und unglücklich, und so mit staunenden Augen gehen durch große, geheimnisvolle Tage und Nächte, zum hohen Gericht, zum schmerzlichen Licht, zu sich. So kompromisslos direkt den tiefsten Punkt eines Lebens in den poetischen Blick zu nehmen, das machte kein anderer Dichter. Als Anna Margolin 1952 stirbt, schreibt Itzig Manga einen beeindruckten Nachruf. Die Dichterin ist gestorben, das Gedicht ist geblieben. Ein Gedicht von großem poetischen Wert, ein Gedicht, das auf eine gründliche Bewertung noch wartet. Wenige Frauen haben in der Weltliteratur diese hohe poetische Stufe erreicht. Man kann sie fast an einer Hand aufzählen. Sappho, Annette von Droste-Hülshoff, Else Lasker-Schüler und Anna Margolin. Im direkten leidenschaftlichen Ausdruck erinnert Anna Margolin an die altgriechische Poetin Sappho, in der Bildlichkeit an die deutsch-jüdische Dichterin Else Lasker-Schüler. In der Welt der Poesie gehört sie zu den wenigen. In der jiddischen Poesie ist sie die einzige. In einem siebenteiligen Zyklus lässt Anna Margolin die Stimme der Marie zu Wort kommen. Ein fremder Name im jiddischsprachigen Umfeld, der irritiert und aufhorchen lässt. Sie hat es bewusst gemacht. Also sie hat eine Entfernung zwischen sich als Schaffender, als Poetesse und der Sprecherin im Gedicht geschaffen. Und dadurch die Fiktionalität erhöht, indem sie in der Rolle einer Frau spricht, die den für jiddische Ohren fremd anmutenden Namen Marie trägt. Diese Persona erlaubt eine schonungslose poetische Selbstergründung. Und das hat ihr erlaubt, hochgradig modernistische Lyrik in eine Zeit zu schreiben, wo kaum eine Sprache so spricht. Es hat Marie sich gesegnet mit den lichtigen Häus, fahr die Wend sich genügt und genügt und erreus. Una weg in der Nacht, wie man geht in der Wald, wo Gott so dem ist, naht und schreit jede Gestalt. Marie nahm Abschied vom hellen Haus, verneigte sich vor den Wänden, verneigte sich und hinaus und ging in die Nacht wie in einen Wald, wo Gottes Atem nah und es schreckt jede Gestalt. Die Nacht legte sich sanft auf ihr Weh, legte sich wie schwarzer, liebkosender Schnee. Und es gingen ihr nach, fröhlich und bunt, Bettler und Säufer und Vagabund. Wie traurige Vögel liebeskrank hüpften Krüppel ihr nach. Und Aussätzige traten heran, beschämt, ihre Hände hielten die Wunden bedeckt. Und allen voran ging sehnsuchtsvoll mit dunkler Flöte der Jüngling tot. Der Jüngling tot mit der dunkler Flut. Anna Margolin, ebenso wie Itzik Manger, Dovid Bergelson und andere jiddische Autoren, verband die Sprache. Obwohl sie an verschiedenen Orten in Osteuropa geboren waren und ihr aktuelles Leben immer wieder woanders führten. Intellektuelle wie der Autor Uri Svi Grinberg, der in Polen zur Schriftstellergruppe Die Chaliastre, die Bande, gehörte, fragten sich, welche Auswirkungen diese Exterritorialität, die Nichtzugehörigkeit zu einer bestimmten Nation, auf das Schaffen der Schriftsteller hatte. Handelte es sich um eine Schwäche oder eine Stärke? Der Schriftsteller und Publizist Samuel Niger findet eine interessante Antwort. In Wahrheit sind wir zusammen mit unserer Sprache, unserer Literatur und unserem gesamten geistigen Vermögen polyterritorial. Das heißt, wir schweben nicht in der Luft, sind nicht vom Boden entwurzelt. Im Gegenteil. Wir nähren uns von verschiedenen Böden, stehen unter dem Einfluss verschiedener Klimazonen, verschiedener Umgebungen. Die Wirkungen all dessen treffen aufeinander, verbinden sich, geraten in Konflikt oder vereinen sich mit unserer gemeinsamen nationalen Arbeit. Was bleibt, ist nur ihre Vereinigung. Diese aber stützt sich auf unsere Sprache, Literatur oder Kultur als Ganzes. Samuel Niger redete keinem Nationalstaat das Wort. Das überließ er den Zionisten, die eine Antwort in Palästina fanden. Niger lässt anklingen, was wenig später zu einer einigenden Idee vieler jiddischsprachiger Schriftsteller wird. Sie betrachteten sich als Teil eines Landes, das sich nur aus der Sprache konstituiert, dem Jiddischland. Diese Menschen hatten ein ästhetisches Programm. Es spiegelt die Bindung an Werte und Modelle der europäischen Moderne. Und zugleich zielte das ästhetische jiddische Programm auf die Zugehörigkeit zu Weltliteratur. Diese Leute wussten, wir schreiben Jiddisch, weil das unsere authentische Sprache ist und Ausdruck unserer authentischen Kultur. Zugleich sind wir Teil der Weltliteratur und wollen als solche angesehen werden. Aber dazu bedurfte es der externen Stärkung, nämlich der Anerkennung der kleinen Literatur durch eine europäische Institution. Die Autoren des jiddischen Journalisten- und Schriftstellerverband in Warschau wandten sich kurzerhand an den Pen Club in London und beantragten, Jiddisch als staatenlose Literatur aufzunehmen. Am 20. Juni 1927 stimmt der internationale Pen-Kongress tatsächlich zu. Während der Verhandlungen mit dem Pen kam aus London die Frage, verständlicherweise, welches Land die jiddischen Autoren denn vertreten würden. Staatenlos, okay, aber welches Land? Worauf nach langen Debatten im Verbandslokal in der Tomatzke 13 in Warschau die Antragsteller antworteten, Jiddisch. Und wenn man das auf Englisch schreibt mit Y, ist das das letzte Land in der langen Liste des Pen-Clubs. Und mit diesem verheißungsvollen Wort hat die jiddische Literatur, eine Literatur ohne Land, eine Transformation erlebt und wurde zum Literaturland und wurde bald Jiddischland genannt. So kam das Wort und ein neues Konzept für einen Existenzmodus ins Leben. Die jiddische Wortrepublik, die zugleich national und übernational war, nämlich ein Gegenentwurf zu den bestehenden Lebensbedingungen und eine Herausforderung des Konzepts Nationalstaat. Als Itzik Manger 1938 aus Warschau ausgewiesen wurde und für die nächsten 30 Jahre als reisender Flüchtling zwischen Paris, London, New York und schließlich Israel pendelte, hatte er sein Jiddischland immer dabei. Dieses Land aus Worten, das ohne Grenzen und eine Armee auskam, bot nicht nur ihm Heimat, sondern auch vielen anderen Autoren, die dazu gezwungen waren, ihre Aufenthaltsorte immer wieder zu wechseln. Die Nationalstaatsideen der west- und osteuropäischen Völker, die sich nach dem Ersten Weltkrieg neu formierten, verfolgten das ganz gegenteilige Vorgehen. Konzentration auf das vermeintlich eigene, Ausschluss des vermeintlich Fremden. Im Zusammenhang mit rassistischen Vorstellungen entfalteten diese Ideen für Minderheiten wie die Juden tödliche Wirkung. wie schnell und massiv sich jüdisches Leben aufgrund antisemitischer Propaganda und Verfolgung ändern konnte, hat der Schriftsteller Abraham Suzkewa, der heute als der bedeutendste Dichter jiddischer Sprache gilt, von früh auf erlebt. Er kam 1913 in einer angesehenen Familie in der Nähe von Vilna, heute Vilnius, zur Welt. Litauen gehörte damals zum Russischen Reich. Als während des Ersten Weltkriegs Russland gegen Deutschland kämpfte, wurden die Juden beschuldigt, Spione der Deutschen zu sein. Die Familie floh nach Omsk in Sibirien. Mit diesem Ort sind Suzkewas früheste Erinnerungen verbunden, die er Mitte der 1930er Jahre begann, in Lyrik zu fassen. In seinen Gedichten ist jedoch nichts zu spüren von Armut, Hunger und Krankheit, die seine Familie in Sibirien erlebte. Seine frühen Gedichte erzählen von einem verzauberten Land, in dem die Natur die Hauptrolle spielt. Dort liegt der Ursprung seiner poetischen Inspiration. Sonnenvergang auf eisig blaue Wegen. Süße Dremelfarben gemiet, sleicht von Toll als Stiebele entgegen, mit der Schnee von Sonnenvergang beschitt. Wunderwälder, Heuden sich auf Scheuben, Zäuberschlittens klingen in der Kreis. Aufen Pitzelbeuden, Wolkentäuben, Wolken aus mein Ponem unter Eis. Durchgestreift mit blitzige Kristallen, zappelt der Irrtisch in halber Wor. Unter eus geschwiegene Kuppeln blieht der Welt a Kind von 7 Jahren. Sonnenuntergang auf eisig blauen Wegen. Traumhaft süße Farben tief in mir. Es scheint eine Hütte vom Tal entgegen, mit Schnee vom Sonnenuntergang bedeckt. Wunderwälder glitzern auf den Scheiben, Zauberschlitten tönen rings im Kreis. Auf dem Boden gurren Tauben, gurren mir die Augen aus im Eis. Durchsetzt von blitzenden Kristallen windet sich der Irrtisch irreal. Unter den verschwiegenen Kuppeln blüht eine Welt, ein Kind von 7 Jahren. In dem lichtvoll dunklen, verschneiten Dorf meiner sibirischen Kindheit springen mir aus den Pupillen Blüten, quecksilberne Blüten ohne Zahl. In die matten, ausgestorbenen Winkel fickt der Mond sein scharfes Blenden. Weiß wie der Mond ist der Vater, die Stille des Schnees auf seinen Händen. Er schneidet das schwarze Brot mit dem blanken, flehenden Messer. Sein Antlitz blaut und mit frisch geschnittenen Gedanken tunk ich Vaters Brot in das Salz. Messer, Vater, rauchiger Kienspan, Kindheit, Kind. Ein Schatten nimmt die Fiedel von der Wand. Und dünn, dünn, dünnes Schneegeknister fällt mir auf den Kopf. Still, da spielt der Vater. Und die Klänge, eingraviert in Lüften, wie von Atem, silbrig blau in Frost gehangen, über dem mondbeglänzten Schnee. Durch die eisbepelzte Scheibe schmeckt ein Wolf das Fleisch der Musik. Still, in unserem Taubenschlag ein Täubchen pickt sich aus dem Ei. Pick, pick. Fünf Jahre bleibt die Familie in Omsk. Nach dem frühen Tod des Vaters kehrt sie zurück und lässt sich in Vilna nieder. Die Stadt hat eine lange Geschichte jüdischer Gelehrsamkeit und wird auch das Jerusalem Dlite, das Jerusalem Litauens, genannt. Es gibt ein jiddischsprachiges Gymnasium und eine technische Hochschule. 5 jiddische Zeitungen, jiddische Theatervorstellungen, Bibliotheken und Jugendclubs. In dieser Umgebung wächst Suzkewa in dem Bewusstsein auf, dass Jiddisch die einzige Sprache ist, in der er sich dichterisch bewegen kann. Er studiert sie intensiv bei Max Weinreich, dem Sprachwissenschaftler und Leiter des JEWO, Jiddischer Wissenschaftlicher Institut in Vilna, und übersetzt das altjiddische Bovo-Buch in ein modernes Jiddisch. Dieser Sprache bleibt Suzkewa auch für seine eigene Lyrik sein Leben lang treu. Die linksorientierte Schriftstellergruppe Jung Wilne etwa betrachtet Dichtung als gesellschaftspolitisches Instrument. Suzkewa folgt seiner eigenen Poetologie. Die Ich-Perspektive, die sich nicht auf Befindlichkeiten beschränkt, sondern ins Allgemeingültige mündet, bleibt sein Markenzeichen. Waldiges. Alles lohnt mir, dass mein Auge wandert. Alles ist bedeutsam, teuer meinem Vers. Gräser, Bäume, Erde, Quelle, Wasserschlauch und des Schlafes Farben, reich und weit. Und in alledem begegnet mir ein Splitter Ewigkeit. Ich sehe meinen Leib im Weiß der Birke. Ich spüre mein Blut im Blühen einer Rose. Und aus der Natur in ihrem Wandel webe ich mir mein Erkenntnishaus. Und in all dem weist mir mein Gebieter seine Größe aus. Jedes kleine Staubkorn redet von Vergebung, stiller Tau von leuchtend heller Gnade. Äpfel künden mir von kluger Liebe zu dem tiefen Obsthain hinterm Tor. Und mir kommen alle Augenblicke ohne Hymnus nichtig vor. Alles, was ich fühle, ist mir eigen. Dort, wohin mein Wort reicht, da bin ich. Wie ein Quell in einer Wüste sprudelt meine Freude, lockt die Karawane meines Lebens hin zu sich. Und in allem, ja in allem ist ein Zeichen, hier geh ich. Nature was a major element in his poetry, and we have to understand that Polish-Yiddish poets relied mostly on the urban note and the urban settings because they saw. Die Natur war ein wichtiges Element in seiner Poesie. Die polnischen jiddischen Dichter dagegen stützten sich hauptsächlich auf die städtische Note und die städtischen Schauplätze, weil sie die Großstadt als die eigentliche Konfiguration oder Verwirklichung der Moderne ansahen. Aber all diese urbanen Themen haben Suzkewa nicht angesprochen. Und der prägnanteste Moment ist, dass er 1940, nach Ausbruch des Krieges, seinen zweiten Gedichtband mit dem Titel Waldix veröffentlichte, voller Gedichte über die Natur. Und die Kritiker fragen, wie kann es sein, dass ein Dichter nach Ausbruch des Krieges Gedichte über die Natur schreibt? Dieser zweite Band erreichte also nicht allzu viele Leute, weil er mitten im Krieg erschien. Aber dieses Buch markierte wirklich Suzkewas Platz in der jiddischen Poesie, der sich von dem unterschied, was seine Zeitgenossen taten. Aber dieses Buch markierte wirklich Suzkewas Platz in Yiddish Poetry, that was different from his contemporaries. Avraham Nover Stern, Professor Emeritus für jiddische Literatur an der Hebräischen Universität Jerusalem. Im September 1939 überfällt die deutsche Wehrmacht Polen und der Zweite Weltkrieg beginnt. Am 22. Juni 1941 marschieren deutsche Truppen in Litauen ein und besetzen am nächsten Tag Wilna. Sofort beginnen sie mit der Ermordung der litauischen Juden. In den Wäldern von Pona, einem idyllischen Vorort der Stadt, werden in den folgenden Wochen fast 3/4 der jüdischen Bevölkerung erschossen und in Massengräbern verscharrt. Für die restlichen Juden werden 2 Ghettos in der Altstadt Wilnas eingerichtet. Auch Suzkewa wird verhaftet und dorthin verbracht. Der Weg ins Ghetto. Wir haben das alles nicht geglaubt. Wir meinten, es sei einer ihrer Provokationen. Aber als wir der Wilkomirer Straße näher kamen, wohin der Stahlhelm uns führte, sah ich, dass man auch andere Kolonnen herbeitrieb. In der Wilkomirer Straße, wo vormals die große Mühle gewesen war, trieb man die Menschenmengen auf den Hof und forderte uns auf zu warten. Ich sah meine altbekannten Nachbarn vor mir und Freunde langer Jahre. Alle hatte man in der Morgendämmerung aus den Häusern gerissen und ihnen nicht erlaubt, irgendetwas von ihrem Eigentum mitzunehmen. Und sogleich, wenn die Wohnungsinhaber die Schwellen überschritten hatten, versiegelte man die Türen und klebte beim Eingang einen Zettel an. Deutsches Eigentum. Die Hausherren standen in ihren abgetragenen Sachen auf dem Hof. Sie blickten auf die geraubten Häuser und warteten geduldig auf neue Prüfungen. Die Gejagten weinten nicht. Das Vorghetto hatte ihre Tränen ausgebrannt, ihre Gefühle versteint. Man spürte den Schauder der Zeit und man witterte, dass eine einschneidende Veränderung bevorstand. Im Ghetto ändert sich Suzkevas Dichtung und nimmt thematisch alles auf, was er dort erlebt. Er wird der Papierbrigade zugeteilt und soll mit seinen Kollegen die bedeutenden Bibliotheksbestände der Stadt durchsuchen. Die Nazis wollten den Großteil der historischen jüdischen Dokumente, Handschriften, Briefe und Bücher vernichten. Die Papierbrigade konterkariert jedoch den Plan. Sie rettet unter Lebensgefahr wertvolle Bücher und Manuskripte und versteckt sie im Ghetto. Das ist nicht die einzige Form des Widerstands, den Suzkeva leistet. Er schreibt. Und zwar kontinuierlich und die ganze Kriegszeit über. Seine Gedichte legen, sorgfältig datiert und mit dem Entstehungsort versehen, Zeugnis ab vom Grauen dieser Zeit. Kernlach Weiz und wie der uralter Kern, wo's hat sich verwandelt in Sang, werden die Werte euch nähren, werden die Werte gehören dem Volk in seinen ewigen Gang. Weizenkörner und wie der uralte Kern, der sich in eine Ähre verwandelte, so werden die Wörter auch nähren, so werden die Wörter gehören, dem Volk in seinem ewigen Gang. Wie einen zarten Säugling beschütze ich das jiddische Wort, schnuppere in jeden Berg Papier, rette den Geist vom Mord, grab ich und pflanz Manuskripte. Suzkever personally, before the war, wasn't very active socially in any cultural enterprise. Suzkever war vor dem Krieg persönlich nicht sehr aktiv in irgendeiner kulturellen Weise. Nun, im Ghetto, begann er sehr aktiv zu sein. Und wir wissen, dass er Bücher rettete, die Jugendlichen aktivierte, Gedichte mit jungen Leuten las und abends im Ghetto Gedichte vorlas, sodass er zu einer kulturellen Persönlichkeit wurde. Einer der wichtigsten Punkte ist, dass er sich, abgesehen von ein oder zwei Anspielungen, überhaupt nicht auf die Deutschen oder die Nazis bezieht. Seine Poesie ist also eine Poesie der persönlichen Erzählung mit sich selbst. Was habe ich in den Jahren des Ghettos getan? Wie habe ich mich in den Ghetto-Jahren verhalten? Es geht nicht um den Feind, es geht nicht um die Nazis. Natürlich sind sie im Hintergrund. Aber das war nicht das Hauptthema seiner Poesie. Die meisten seiner Gedichte sind also auf die eine oder andere Weise sehr viel persönlicher als früher. So most of his poetry is very personal in a different way than before. Abraham Suzkeva überlebte die Flucht aus dem Ghetto und gelangte 1944 mit Hilfe des jüdischen antifaschistischen Komitees in Moskau, dem der Schriftsteller Ilja Ehrenburg vorstand, in die russische Hauptstadt. 1946 sagte Suzkeva beim Kriegsverbrechertribunal in Nürnberg als Zeuge aus. Nachdem er zurück in Wilna die geretteten Bücher und Schriftstücke geborgen hatte, wanderte er mit seiner Frau 1947 nach Palästina aus. Dort gründete er die Literaturzeitschrift Die Goldene Kate, die Goldene Kette, die er bis 1995 in eigener Regie herausgab. Doch leicht war der Anfang nicht. Das unvorstellbare Leid der überlebenden Emigranten war kein Thema im 1948 ausgerufenen Staat Israel. Es passte nicht ins zionistische Bild vom neuen Juden, der wehrhaft sein Land aufbaut. Nicht selten wurde den ehemaligen KZ-Insassen und Ghettobewohnern der Vorwurf gemacht, sie hätten ohne Widerstand zu leisten auf dem Rücken der Millionen Toten überlebt. Jiddisch galt als Sprache der Sklaverei der Diaspora. Ivrit, das moderne Hebräisch, wurde für alle Israelis zur verpflichtenden Sprache. In Israel hatte man in der Aufbauzeit das jiddische Verband, um das Hebräische durchzusetzen. Das hat meine Mutter als Kind in der Schule miterlebt und fand das schrecklich schon als Kind. Sie hat gehört, wie die Lehrer zu den Kindern sagten, wenn eure Eltern zu euch Jiddisch reden, antwortet ihnen auf Hebräisch, damit auch sie Hebräisch lernen. Das fand sie schrecklich als Kind. Und sie hat Jiddisch gelernt und hat begonnen, Jiddisch zu singen. Und später hat sie den ersten jiddischen Kulturkreis gegründet im Land, Man traf sich privat und man hat Schriftsteller, Schauspieler, Musiker eingeladen, Jiddische. Gekommen sind Leute, die noch Jiddisch konnten, aber auch viele, deren Eltern vielleicht Jiddisch konnten, sie aber nicht länger Jiddisch sprechen oder verstehen konnten. Sutzkever leistete auch gegen die Sprachenpolitik Israels Widerstand und schrieb weiter auf Jiddisch. Er war überzeugt, dass eine neue jüdische Identität nur durch die Integration der Vergangenheit zu erreichen sei. Einer Vergangenheit, zu der vor dem Zweiten Weltkrieg 11 Millionen jiddisch sprechende Menschen in Europa gehört hatten. He knew that the number of readers of his poetry is rather limited. Er wusste, dass die Zahl der Leser seiner Gedichte eher begrenzt ist und dass er ein vollendeter Dichter in einer Sprache ist, die auf der Straße nicht gesprochen wird. Am Anfang wurde sie noch auf der Straße gesprochen, aber langsam verschwand sie. Es ist eine Sprache, die nicht von den Kindern gesprochen wird. Das macht deine literarische Existenz sehr einsam. Das war, würde ich sagen, das Hauptmerkmal seiner Tragödie. Das Schreiben für die Toten. Bei vielen, vielen Gelegenheiten in seinen Gedichten spricht er davon, dass er an die Toten schreibt. Und das ist wirklich, würde ich sagen, tragisch für einen Dichter. Mit seiner Dichtung bleibt er im Zwiegespräch mit sich selbst und lotet die Grenzen, Strukturen und Gesetzmäßigkeiten aus, denen das menschliche Leben unterliegt. Für Sutzkever hat auch Gott darin Platz. Unter deine weiße Stirn streckt zu mir deine weiße Hand. Meine Wärter sennen Tränen, willen ruhen in deiner Hand. Seh, es dunkelt, der Finkel, in mein Keller dicken Blick. Und ich hab gar nicht keine Winkel, sie zu schenken dir zurück. Unter deinen weißen Sternen reich mir deine weiße Hand. Meine Wörter nur sind Tränen, wollen ruhen in deiner Hand. Sieh, es trübt sich ihr Gefunkel in meinem Keller dunklen Blick. Und ich hab nicht einen Winkel, sie zu schenken dir zurück. Und ich will doch, Gott, Getreuer, dir vertrauen, was ich hab. Denn es brennt in mir ein Feuer, und im Feuer brennt mein Tag. Bloß in Kellern und in Löchern weint die Stille lichterloh. Ich lauf höher, lauf auf Dächern, und ich such, wo bist du, wo? Jagen mich seltsame Gestalten durch die Höfe mit Geheul, häng ich wie gerissene Saite, und ich sing zu dir jetzt so. Unter deinen weißen Sternen reich mir deine weiße Hand. Meine Wörter nur sind Tränen, wollen ruhen in deiner Hand. Meine Wörter seinen Tränen willen ruhen in deiner Hand. Like I saw him from far, but I would never dare to approach him. This is how I felt towards him. Ich sah ihn manchmal, aber von Weitem. Ich hätte nie gewagt, mich ihm zu nähern. So habe ich mich ihm gegenüber gefühlt. Ich habe ihn manchmal gesehen, wenn er einen Vortrag gehalten hat, was nicht sehr oft war. Ich war jung und er war wie der Thomas Mann der Branche. Man trat nicht einfach an ihn heran. Er war sich vor allem seiner Bedeutung sehr bewusst. Man konnte sehen, wie sein Verstand ständig arbeitete. Sie wissen schon, wenn ein Präsident spricht, weiß er, dass jedes Wort sehr scharf ist. Aber er war sympathisch. Man spürte, dass er der Mann ist, der seine prophetischen Kräfte kennt, der seine Fähigkeit zur Magie kennt und der keinen Unsinn hören will. Mendy Kahan ist Schauspieler. Er hat in Tel Aviv die Non-Profit-Organisation Jung Jiddisch gegründet, die sich zum Ziel gesetzt hat, die jiddische Kultur zu erhalten und weiterzugeben. Außerdem ist Mendy Kahan Herr über eine Sammlung von ca. 80.000 jiddischen Büchern, die er zum großen Teil in einem Raum im 5. Stockwerk des Tel Aviver Busbahnhofs deponiert hat. Yeah, the kingdom of book of Yiddish books, of course. And we would like this kingdom to look better. You know, this kingdom is still wie ein verblondeter Prinz. Like, ja, es ist ein Königreich der jüdischen Bücher. Und wir würden uns wünschen, dass dieses Königreich besser aussieht. Dieses Königreich ist immer noch ein blonder Prinz, der nach einem Stück Hafen sucht, um sich niederzulassen. Aber es ist vielleicht auch wie ein Schloss, wo man den Reichtum sehen kann, aber auch ein wenig die Zerbrochenheit dieser Kultur. Viele schöne Dinge passieren hier, wenn man bedenkt, dass wir hier nicht die finanzielle Unterstützung und die Möglichkeiten haben, wirklich das zu tun, wovon wir träumen. Ich hoffe, es wird wachsen. An diesem Ort, inmitten der brutalistischen Architektur des siebenstöckigen Busbahnhofs, ist die jiddische Literatur der Kontrapunkt. Hier finden nicht nur Jiddischkurse statt, sondern auch jiddische Kulturabende, an denen Mendy Kahan zum Mikro greift. Jiddisch, das heute noch etwa 1 Million Menschen auf der Welt sprechen, wird auch an der Hebräischen Universität in Jerusalem wieder gelehrt. Ebenso wie in Wien, New York oder Boston. Eine reiche Kultur, die ihr letztes Wort noch lange nicht gesprochen hat. Sie hörten? Das letzte Wort noch nicht gesprochen. Die lange Nacht der jiddischen Literatur von Brigitte Jünger. Es sprachen Sandrine Mittelstädt, Sharon Brauner, Carsten Treuke, Sven Brieger, Nicolas Atacho, Sven Gerhardt, Vicky Kaleitzi, Daniela Hoffmann und Klaus-Peter Grapp. Ton Hermann Leppich, Regie Katharina Palm, Redaktion Hans-Dieter Heimendahl. Ganz besonders schön ist der jiddische Abschiedsgruß. Es ist nichts, das mit dem sonst üblichen Auf Wiedersehen, Goodbye, das Vidania, Leitraot oder Ciao vergleichbar wäre. Wir verabschieden uns mit Sei gesund.